Schönen guten Tag, hallo. Wir hatten technische Probleme. Mein Internet ist abgekackt und mein Firefox. Tut mir leid. Bis wir jetzt. Machen gleich weiter. Ey, bist du gerade in zwei Hangouts jetzt, oder? Ah, das andere Hangout ist auf R gegangen. Ach so, okay. Weil der Admin rausgeflogen ist, oder wie? Genau. Und ich habe danach keine Admin-Rechte mehr bekommen, als ich rein bin. Aber wir sind schon live. Schönen guten Abend, hallo, Alright Gamer. Ja, guten Abend. Ne? Ich glaube, ich gebe mir nochmal schnell den Link hier, dass ich halt den in den Chat poste, damit die Leute wissen, welchem YouTube-Link sie eben folgen müssen. Warte, einen Augenblick. Scheiß Technik. Ich wollte erst gar nicht rein, aber ich dachte mir, das wäre jetzt ganz praktisch, wenn jetzt noch einer schnell mithilft zu informieren. Ja, die liebe Technik. Oder warte, ich glaube. Ah ja, okay. Warte. Neuer Livestream ist online und findet ihr im Channel. Zack. Okay, alles klar. Tut uns leid, liebes Publikum. Ja, kann passieren. Okay, alles klar. Ja, keine Ahnung, Mann, ey. Ich weiß auch nicht. Ihr habt ja gerade über diese Gina-Lisa-Geschichte gesprochen, richtig? Ja. Ja. Also Gina-Lisa und davor noch mit dem Jacob Applebaum, der die Merkel-Tone-Leaks rausgebracht hat. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ja, mit den Anschuldigungen, die sich gegen ihn häufen. Die aber teilweise ja mehr als dubios sind. Ne? Die kommen ja einfach irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand hat ihn angeschuldigt wegen Vergewaltigung. Dann sind mehrere Leute gekommen, die ihn auch wegen sehr schlechten Verhalten einfach gegenüber seinen Mitarbeitern beziehungsweise den Mitorganisierern von seinen Events ja angeklagt haben. Ne? Also ich habe da irgendwie eingefunden. Es war ein Typ und der hat dann irgendwie auch, ich glaube auf Medium war das, einen Artikel veröffentlicht, so ein Opinion-Ding, wo dann irgendwie sagte, ja, der Applebaum, den kannst du nicht trauen und der hat dann von mir irgendwelchen Code geklaut und dann, als ich ihm, wie war das noch? Genau, irgendwas ist geleakt und der Applebaum wollte haben und hat der Typ aber gesagt, nee, ich kann es dir nicht geben, ich habe irgendwie die Keys nicht mehr, die Daten sind weg oder so und dann wurde er irgendwie vom Applebaum gestalkt und so auf ganz subversive Art und Weise ausgegrenzt, ja, bei den Events. Ja, mal wenigstens warten, bis alle wieder da sind, Alter, bevor ihr weiterlegt. So. Ja, ich erzähle ja nur noch mal was über das alte Thema da, weißt du, mit dem Applebaum. Der Applebaum, der Applebaum, der Applebaum muss weg. Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. Was? Was? Was? Wie? Ja, und Gina Lisa hätte ich jetzt auch eventuell noch eine Geschichte kurz, weil das hatte ich auch gerade angesprochen. Was? Jemand den Schilling für den neuen Stream? Sorry, wenn ich mal zwischenhake. Twitter. Das ist nur der Hangout-Link. Na hier. Ja, Leute. Aber hey, guck mal, wie ich gerade im Chat gesagt habe, ist das erste Mal in 2 Jahren, dass sowas passiert ist. Ja. Das kommt schön davon, wenn ich das nicht organisiere. Nein, Quatsch. Spaß. Das lag am Firefox, der ist abgestürzt. Der ein Update bekommen. Halt. Ja, passiert halt. So. Okay. Ich logge mich eben schnell ein als Hauptaccount bei Twitter. Moment. Ach ja. Ja, boah, ja genau. Gina Lisa. Fand ich sehr lustig. Jetzt hat die Witzurek sich ja quasi voll reingehangen. Zusammen mit der Schwesig, die sich dieses Ganze dann dazu benutzt hat, um natürlich das ein schärferes Sexualstrafrecht einzufordern. Ja. Den ist ja echt nichts so billig, um da aufzuspringen. Ja, stimmt, das hätte ich ganz vergessen. Ja, gut, dass du das nochmal erwähnst, weil das ist ja dann auch schon wieder die komplette Politausschlachtung von den Leuten, die ein bisschen was zu sagen haben. Und also ich warte bis heute darauf, dass mir einer erklärt, also in dem Beitrag von der Witzurek steht drin, dass es angeblich so gewesen sein soll, dass diese Anklage jetzt gegen die Dame wegen Falschaussage war, weil sie gesagt hat, dass die sie vergewaltigt haben. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und in den meisten normalen Artikeln steht auch nur Anklage wegen Falschaussage. Ja. Also ich tippe da eher auf irgendwas, was schon ziemlich eindeutig ist, was irgendwie in diesem Prozess gewesen ist, dass sie zu irgendeinem Sachverhalt da irgendwas gesagt hat, wo man hinterher sagen kann, das war ganz klar eine Falschaussage. Hast du zufällig diesen Kommentar von Christian Schmidt gelesen? Auf das ist so einer, der schreibt auf seinem eigenen Blog über diverse Sachen, Geschlechterfragen und so. Und auf jeden Fall hat er geschrieben, dass halt eben Evolution oder wie? Ist das der? Ja, genau, der, exakt, ja. Und er hat halt eben geschrieben, dass halt eben dieser Schnipsel, den man sich im Internet angucken kann, ich glaube auf RedTube war der, wurde natürlich jetzt gelöscht, war eben nur ein Schnipsel und das ganze Video ist viel länger. Und es kann ja eventuell sein, dass sie halt irgendwie später sagt, also sie sagt ja zuerst nein, nicht und so, und später sagt sie irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ja, nicht so hart, aber mach weiter oder so, irgendwas, was halt eben diese Situation ein bisschen entschärft oder vielleicht auch erklärt oder so, ja. Dann hatte sie natürlich ja auch behauptet, unter K.O.-Tropf zu stehen, konnte sich noch relativ gut artikulieren. Also so ein paar Sachen waren halt widersprüchlich. Ja, ich bin jetzt kein Mediziner und ich will ja jetzt auch nicht unterstellen, dass sie lügt. Aber ich meine, so ein paar Sachen waren halt widersprüchlich. Auf den ersten Blick. Ja. Man muss halt auch mal vorstellen, wenn jetzt so ein deutsches Gericht das entschieden hat, also dann kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht zumindest nicht ganz eindeutig war, die ganze Nummer, ne? Ja, das machen die jedenfalls nicht aus Lust und Laune. Also kann man davon ausgehen, dass sie auch ihre Gründe dazu hatten. Ja, und auch diesen neuen Fall jetzt zu hören. Also, weil das ist eigentlich auch unüblich, dass man sagt, so jetzt wird quasi derjenige, der einen angezeigt hat, als nächstes dann selber verklagt, deswegen, weil er einen angezeigt hat. Also dafür müsste schon eine ziemlich eindeutige Nummer halt eben sein. Und ja, und wenn es einfach nur heißt Falschaussage, also da tippe ich eigentlich eher auf irgendwas zur Faktenlage da, was da irgendwie falsch gewesen sein soll. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, ich hatte dir vorhin auf Twitter nochmal schnell was geschrieben dazu. Spiegel Online hat sich ja erst gar nicht dazu gemeldet und dann noch einmal in den letzten zwei Tagen sind gleich vier Artikel dazu erschienen. Ja. Also einmal natürlich so ein Opinion-Piece wieder über die Gina Lisa, wo es dann irgendwie hieß, also es war dann, ja gut, kein Opinion-Piece, da haben sie nochmal dieses Nein heißt Nein erklärt. Dann kam ein Artikel raus, wo ihre Sicht der Dinge ein bisschen mehr erklärt wurde, wo sie dann halt irgendwie sagte, ja, ich kann gar nicht glauben, was sie über mich schreiben und soll ich erst ermordet werden oder was. Ja, und dann die Schwesig-Geschichte, die ich gerade eben auch schon angesprochen hatte. Okay, alles klar, der Link ist raus. Aber ich hätte es jetzt nicht gelesen. Was heißt denn Nein heißt Nein erklärt? Also die haben gesagt, dass das unbedingt sein muss und dass wir es nicht haben. Und ja, genau. Ja, das denke ich so mal. Ja. Halt. Und halt, ja, weil Gina Lisa jetzt auch angefangen hat, Nein heißt Nein Hashtag zu twittern. Also von daher greift das jetzt so alles ineinander. Was ich witzig finde. Ich hatte, glaube ich, Mitte der Woche so eine Prophezeiung losgetreten, ne? Wo ich dann gesagt habe, so, ja, Gina Lisa Lofink, die wird sich selbst als Feministin bezeichnen und Spiegel Online macht dann so eine Exklusivstory darüber oder so, ja. Also ganz falsch lag ich bisher noch nicht, ja. Nee, krieg bald eine Kolumne bei kleiner 3 bestimmt. Ja, genau, ey. Oder vielleicht darfst du sich auch, vielleicht darfst du dich ja auch mal dann bei der Bundesstelle hier, wie heißt das Ding, mit diesem Fluter-Magazin, Bundesstelle für politische Aufklärung oder so ähnlich. Ja. Politische Bildung, ja. Krieg ich schon nicht mehr zusammen. Kackverein. Wird eh geschlossen. Was ich noch sagen wollte, dieses ist hier von Mandat, von der Internetseite. Die haben ja ein Interview geführt mit Hans-Thomas Tillschneider. Der ist jetzt gewählter Abgeordneter in Sachsen-Anhalt für die AfD und der äußert sich hier halt eigentlich ziemlich rational und vernünftig zu diesen Fragen, die von Mandat ihm stellen, zum Thema Väterrechte halt und so. Und ich bin auf den Typen gekommen, weil ich auf es gibt hier die Woche über hier vom NDR, NDR macht ja Zapp, das Medienmagazin, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die haben ja auch teilweise gar nicht so dumme Sachen, wenn sie dann da irgendwie mal sich einen einladen, der ein bisschen anders tickt. Also zum Beispiel hatten wir da ja diesen Herrn vom dänischen Staatsfernsehen, der ja sehr interessante Sachen gesagt hat, und diesen Herrn von der AfD, den niedersächsischen Landesvorsitzenden, der ja auch mal beim MDR war, das glaube ich, beschäftigt war. Und jetzt haben sie sich irgendwie die Katharina Nurkun von der Piratenpartei da hingeholt zum Thema, welche Sachen sperrt Facebook. Und die sind halt eben der Meinung, dass Facebook die falschen Sachen in Anführungsstrichen da irgendwie sperrt. Wie dann hier irgendwie steht, da werden auch öfter Sperrungen von Satire-Posts, wie beispielsweise Beiträge von Extra 3, die Nazis auf die Schippe nehmen, gesperrt. Und auch journalistische Artikel der Taz werden da irgendwie gesperrt. Also die sind dann hier wieder der Meinung so, ja, das ist ja, Sperren finden wir alles prima, aber das muss natürlich nur die richtigen Sachen müssen gesperrt werden. Und zwar die AfD und dieses ganze Zeug. Und jetzt hat die Nurkun ist irgendwie Administratorin bei so einer Facebook-Seite und die halt trägt den Titel gegen die Alternative für Deutschland. Das Ding ist halt, wie gesagt, die wollen nicht recht oder so irgendwie moralrechtlich oder so irgendwas haben, die wollen Macht haben. Es geht nur um Macht. Ja, und also, dass sie halt eben alleine so ein Interview da macht mit Zapp, diesem Medienmagazin, das ist eigentlich auch schon wieder, sprich Bände, weil man muss halt wissen, zum einen ist die Katharina Nurkun in der Partei, also von daher halt eben schon keine objektive Person, ist auch eigentlich nicht zu erwarten. Und dann ist sie ja auch noch Aktivistin für Campact und arbeitet ja quasi für die, ne? Und dass man sich dann so jemanden da hinsetzt und irgendwie so sagt, so ja, hier, was erzähl uns mal was über Sperrung bei Facebook. Ja, ich habe hier so eine Seite gegen die Alternative für Deutschland, heißt die. Und dass da nichts Objektives bei rumkommt, ist eigentlich auch klar. Auf jeden Fall habe ich diese Seite direkt mal aufgerufen, weil ich mir dachte, naja, was werden das wohl für super interessante Dinge irgendwie sein, die da stehen. Und was ich da halt gesehen hatte, war halt so zwei Reden von dem Herrn Tillschneider hier aus dem Landtag, die ich also sehr vernünftig eigentlich fand. Also da zum Beispiel hat er gesagt, dass es im Asyl ja sowieso mit zweierlei Maß, also dass quasi einzelne Fälle halt eben geprüft werden und dass man halt immer von Fall zu Fall entscheiden muss. Und da hat er dann auch ein schönes Beispiel für genommen, nämlich die Tatsache, dass Edward Snowden in Deutschland kein Asyl bekommen hat, obwohl er im Vergleich zu vielen anderen Leuten, hinter die sich jetzt irgendwie gestellt werden, wirklich glaubwürdig sagen kann, dass er in seinem Heimatland halt eben keinen politischen Schutz genießt. Also halt eben genau diese Sachen, wofür das Asyl eigentlich gedacht ist. Ne? Und ich kann jedem empfehlen, sich das einfach mal anzugucken. Ich bin weiß Gott kein Fan von der AfD, aber wenn das ist, was bei diesem angeblichen, oh ja, hurra, jetzt haben wir sie endlich gewählt und jetzt können sie endlich zeigen, wie furchtbar antidemokratisch und keine Ahnung, was sie sind, rauskommt, dann befürchte ich, liebe anderen Parteien, wird das nicht so einfach, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also ja. Die schnappen sich jetzt die vernachlässigten Positionen und dann machen die sich da breit. Ja, und also wenn, also dem Herrn Tillschneider traue ich das durchaus zu, einen vernünftigen Einfluss dazu haben auf die Politik. Also muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der nicht vorhat, diese Partei zu wählen, aus diversen anderen Gründen, aber ich lass mir doch nichts von irgendwelchen Aktivisten erzählen, warum ich die nicht wählen soll, sondern ich beschäftige mich da schon mit. Und ja, auch als jemand, der Mitglied einer anderen Partei ist, ne, muss ich auch nochmal dazu sagen, transparenzmäßig, ne, schon allein deswegen habe ich da eigentlich kein Interesse dran, die auf Teufel komm raus irgendwie gut darzustellen oder sowas, aber das muss ich einfach ganz fair anerkennen. Der trifft sich hier mit den Mandlat-Leuten, die ja von den Grünen durchaus ja verleumdet werden, muss man fast sagen, ne, wenn die da irgendwie in eine Ecke schieben, mit allen möglichen verschwörerischen Facebook-Gruppen und Foren und was nicht alles gibt, ne? Witzereck hat auch klar gesagt, dass es rechte, dass es Überschneidungen gibt zwischen Männerrechtlern und Neonazis, von daher passt es doch wieder wunderbar ins Bild. Ja, ja, die meinen das ja alle, ne? Das ist ja gerade das Ding. Und alles Nazis außer Mutti. Ja. Aber auch hier, ne, das ist eine ganz normale Internetseite, die kann man aufrufen und dann kann man das lesen, was diese Leute für Positionen haben und dann kann man sich darüber informieren. Und da braucht man keine Aktivisten-Heinis und Watchblogs und was da gar nicht, was für ein Zeug für, die einem da irgendwas vom Pferd erzählen. Ne? Wir haben ja auch gestern in Wien gesehen, wo das alles wieder hinführt, wenn diese Leute, das, ich weiß, in deutschen Medien habe ich da auch recht wenig drüber gesehen. Die Österreicher streichten sich gerade drüber, ob einer von den Identitären jetzt nur eine Platzwunde hat. Das sagen irgendwie die Medien. Die Identitären selber sagen, der Typ lag im Koma zeitweise im Krankenhaus. Und ihr habt sicher wahrscheinlich auch alle dieses, da hat die Polizei dann ein Bild getwittert aus Wien von einem 10-Euro-Schein. Und daneben lag ein Pflasterstein und der war schon fast genauso groß wie der 10-Euro-Stein. Und ja, den hat auch der Polizist groß an den Kopf gekriegt. Also, und da gab es auch, also, und es waren, gab auch Tweets wie die von dieser Demo in Stuttgart auch, von dieser Familiendemo, dass die halt keine Rücksicht genommen haben und Steine, Flaschen, Knallkörper auch halt einfach in die Menge, ohne zu gucken. Ne? Früher hat das Pack sich wenigstens noch irgendwie. Die Schwarzkutten von einem Block und die Schwarzkutten vom anderen Block haben sich irgendwo gehauen. Aber wenn sie anfangen, ihre Scheiße mit einfachen Bürgern zu machen, nur weil sie glauben, das seien alles Nazis, dann... Ja, aber das haben wir doch bei diesem Artikel, der ist leider mittlerweile hinter einer Paywall, bei diesem junger Sozialist oder irgendwie sowas, wo halt gesagt wurde, ja, hey, Gewalt gegen Nazis ist total wichtig und gut. Neues und, Deutschland war das, glaube ich, sogar. Ne? Ja, kann sein, irgendeine sozialistische Wochenzeitung oder sowas, aus ich glaube, aus Berlin. Und, das hat der Paywall gepackt, ja. Ja, ich kann mir den leider nicht mehr angucken. Da musst du jetzt Abonnent sein, um den zu sehen. Seit wann muss man für Propaganda eigentlich bezahlen? Ich verstehe das Konzept nicht. Nee, es ist schon lange. Was nichts kostet, ist auch nichts? Oder welcher Gedanke steckt dahinter? Ja. Nee, ich habe im Moment leider nicht genug Geld, ansonsten hätte ich mir da ein Abonnement für einen Monat geholt und mir den Artikel mal runtergeladen, weil der war echt so krass. Wen wollen die damit aufsperren? Ja, also ich denke nicht, dass die mit der Paywall, ja, obwohl vielleicht so ein paar... Ja, es ist doch klar, die Pegida-Hartz-IVler, ja, die können sich das ja, nicht leisten. Die wollen die Leute in den Kommentaren nicht mehr haben und anstatt die Kommentare, also die Kommentarsektion war halt ziemlich gut, eigentlich, so für von mir betrachtet. Wie da waren sehr, sehr kritische Stimmen drin. Ganz ehrlich, der Artikel, der war so unheimlich, weil dann halt, da wird gesagt, ja, gegen Nazis müssen wir gewalttätig sein. Und dann ein paar Sätze später wird halt gesagt, ja, das Problem, die Nazis, diese AfDler und besorgten Bürger, Punkt, Punkt, Punkt. So alle in einen Topf geschmissen. Ne? Plötzlich kann man gegen AfDler gewalttätig sein und plötzlich kann man gegen Leute, die man selbst einfach so mal als besorgte Bürger labelt, gewalttätig sein. Das war total abgefahren. Mhm. Weil die Antifa ist faschistischer als alles andere im Moment. Das ist total krass. Du, deswegen distanzieren sich auch so wahnsinnig viele von denen, ja, die eigentlich rechts, also sehr links sind, ja. Und ich meine, die Huber hat es ja letzte Woche schon angesprochen, ja. Das ist halt, bei denen herrscht nur noch blinde Gewalt, die bei jeder Demo ziehen eine Schneise der Zerstörung hinter sich her, ja. Und da geht es nicht irgendwie gegen die Bonzenkarren, gegen die dicken Mercedes oder so, nein, da wird dann der VW Loop angezündet, weil der da halt gerade steht, weißt du? Ja. Und das hat ja, halt, glaube ich, auch gar nichts mehr mit Politik zu tun, sondern das kommt mir einfach so vor wie ein gewaltbereiter Mob, der einfach bei jede Gelegenheit beim Schopfe packt, um auszurasten. Ja? Bei jeder Demo kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, also zumindest die, bei denen ich war, habe ich das jetzt nicht bekommen, aber... Jetzt lass mich doch mal ein bisschen Angst schüren. Hallo? Ich wollte das eigentlich später hinter eine Paywall setzen, ja, und dann. Nein. Ja, aber es ist schon richtig so, diese, ja, da sind natürlich auch viele irgendwie dabei, die, ja, keine Ahnung, viel reden, aber halt sowas nicht wirklich machen würden. Und, aber es ist natürlich schon erschreckend, auch alleine, also es passiert halt zum einen, ne, und zum anderen ist es halt auch erschreckend, so dieses, was wir ja auch zum Anfang wieder gemerkt haben mit diesem Blogpost und diesem ganzen Kram, immer so dieses Rechtfertigen von, ja, aber wir dürfen das, weil wir sind die Guten und wenn wir den Leuten irgendwie den Mund zu halten oder irgendwie die an ihrem Demonstrationsrecht hindern oder dies, das, jenes, diese ganzen Sachen. dann dürfen wir das ja, weil das ist ja dann, das sind ja alles nur Nazis und Gamergater und dies, das, jenes und gegen die ist das ja in Ordnung und ja, deswegen ja, ist es halt nicht so. Nicht mehr so. Gegen die Juden. Früher ging das immer gegen die Juden. Wer sind denn Gamergater? Kennen Sie die Juden? Mein Name ist Schmeckelstein. Ja. Ja, gute Überleitung zum Thema Hate Speech. Hey Juden. Also diese Damen hier von der Europäischen Kommission, das ist ja dieses Ding mit, die haben ja sich ja irgendwie geeinigt mit irgendwelchen Technologiefirmen, zum Beispiel mit Microsoft und mit YouTube, darauf, dass sie stärker gegen Hasssprache vorgehen. Und das ist dann hier dieses kleine Pamphlet hier, gar nicht mal so lang. Das sind hier ja knapp 3 Seiten. Und was ich daran vor allen Dingen lustig fand, ist, weil das war ja das, was von Frau Witzorek und diesen ganzen Leuten da irgendwie gehypt wird, als so ein Riesending, wo jetzt irgendwie die Frauen endlich mit geschützt werden auf Twitter und so, weil die ja da so unglaublich angefeindet werden. Aber wenn man jetzt hier mal die Suche bemüht und hier Women reinschreibt, dann gibt es hier 0 Treffer. Oder in Einzahl auch 0 Treffer. Oder Female auch 0 Treffer. Oder ich sag mal Girl oder was auch immer. Also da steht überhaupt nichts drin von Frauen. Gar nichts. Also es geht hier irgendwie um Rassismus und Xenophobie. Ist das, was die jetzt hier irgendwie meinen, was hier Hasssprache ist, die irgendwie weg soll. Und ja, bin ich auch nicht dafür, weil ich weiß nicht, warum Facebook und Microsoft und Twitter und YouTube irgendwie jetzt da Polizei spielen sollen, was irgendwie Xenophobie und Rassismus ist. Und aber es ist halt bemerkenswert, dass es ja jetzt so verkauft wird, als jetzt wird endlich was getan, die Frauen werden geschützt und hier in diesem Ding steht überhaupt nicht einmal irgendein Wort von Frauen drin. Gar nichts. Ja, aber da gab es doch jetzt auch Artikel, dass halt Twitter, ach ja, das war doch die Sargon of Akkad Sache. Wo er dieser MP da gesagt hat, I wouldn't rape you. Und, ja. Und dann gab es ja einen riesen Medien-Shitstorm. Oh, die hat Rape-Drohungen gekriegt. Von lauter Leuten, die gesagt haben, sie würden sie nicht vergewaltigen. und ja. Dann darauf gab es massiv Anschuldigungen gegen Twitter, dass die sich nicht drum kümmern. Und dass die sich auch nicht um echten Kram kümmern, also wo halt wirklich Leute mit Mord und so weiter bedroht werden. Da muss ich gleich noch was zu sagen, aber spezifisch Sarkisian und das Trust and Safety Council wurden angeprangert. Ich fand zwar einige auch lustig bei Swarbon, dass sie irgend so einen Feministen gesagt hat, das würdest du das auch nicht zu deiner Mutter sagen. Und er dann direkt zu seiner Mutter angerufen hat. Und Mom, I wouldn't rape you. Und die, ja, das weiß ich. Genau, ja, das mit Sarkisian habe ich auch mitbekommen, das war super, weil die haben dann sie quasi angegriffen und gesagt, so das Twitter Safety Council, das würde das Gamergate-Hashtag bis zum Erbrechen überwachen, ja, also overpolicen, während alle anderen wirklichen Beleidigungen und Drohungen und so weiter, ja, das würden die einfach ignorieren, weil es hat ja nichts mit Gamergate zu tun, ja. Das ist der Heat Street-Artikel, oder was? Hast du... Ja genau, das ist hier der Hate Speech-Artikel von Spike, den wollte ich einfach mal kurz Reklame für machen. Spike ist gut irgendwie, also was sind die? Ja, das ist ja also der ist super, der das Spike ist warum ja ist das exklusiv? Spike ist von diesem, der war auch bei dieser, von der Oxford Union, dieser Debatte mit Peter Hitchens und so. Ach ja. Über die Freiheit, wo ja diese eine komische da so abgegangen ist und hinterher behauptet hat, sie wüsste gar nicht, was Gamer geht und Feminismus und sowas ist, bis die Leute dann irgendwie rausgefunden haben, dass sie schon länger über so einen Kram redet. Mhm. Und das ist halt der das hier schreibt, ich vergesse mal wieder, wie der heißt. Auf jeden Fall durften sich hier verschiedene Journalisten, Autoren, Intellektuelle zum Thema Hate Speech äußern. Und das liest sich auf jeden Fall sehr interessant. Er hier ist so ein Konservativer aus Amerika, den ich schon ein paar Mal bei Bill Maher gesehen habe. Und den hier kannte ich nicht. Den kannte ich auch nicht. Cathy Young war dabei. Cathy Young war dabei. Die Dame hier kannte ich auch schon. Das ist eine, die auch schon mal bei bei Gazat war. Das ist die Sarah Hader von den Ex-Muslims of North America. Da ist die, ach, steht hier auch drunter. Da ist die aktiv. Die kannte ich auch nicht. Den kannte ich auch nicht. Den kannte ich auch nicht. Und die auch nicht. Ja, aber es liest sich auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn man hier in Deutschland viele von denen... war doch ein, das, der hat doch, das war doch der, glaube ich, der Schwulenaktivist, den sie auch irgendwo genoplattformt haben. Das könnte sein, dass ja. Der schon seit Ewigkeiten aktiv ist für LGBT und dann hieß es aber, du bist ein böser Cis-Mann. Aber bei ihn hier kenne ich auf jeden Fall, weil das ist hier der Greg Lukianoff von fire.org. Das lese ich gerade ein Buch. Von dem lese ich gerade, wie hieß das nochmal? Death of Freedom from Speech. Nee, so ähnlich, warte mal. Wo ist denn jetzt liegen? Da! Das ist auf jeden Fall auch immer sehr interessant, dem zuzuhören. Unlearning Living. Und so und hat immer sehr interessante Beiträge. Also von Greg Lukianoff, Unlearning Liberty, Campus Censorship and the End of the American Debate. Habe ich hier. Da bin ich mich am Durcharbeiten im Moment. Der sagt extrem gute und interessante Sachen und bringt sehr viele interessante Fallbeispiele. Ja, was ich von ihm zum Beispiel mal gut fand, war dieses Zitat, wo er gesagt hat, dass da, wo er aufgewachsen ist, halt ganz viele verschiedene Kulturen gelebt haben und dass die sich nur so überhaupt richtig verständigen konnten, indem er halt eben gesagt hat, das ist erstmal alles in Ordnung. So, ne? Jeder kann so reden, wie er möchte. Wenn man da jetzt irgendwie gesagt hätte, das ist die Leitkultur und darauf einigen wir uns jetzt auf unsere Speech-Codes und so ein Zeug, dann wäre das halt gar nicht gegangen. Irgendwie so, wo man hier in Deutschland dann sagen kann, so ja, hier die weiße Normengesellschaft irgendwie ist das, was wir irgendwie ablehnen und dieses und jenes darf irgendwie nicht mehr gemacht werden wegen People of Color und sowas. Das ist halt gar nicht möglich, wenn man eigentlich wirklich multikulturell sein will, weil auf wen will man sich da einigen, ne, wenn es so eine Leitkultur gar nicht gibt. Das fand ich mal sehr interessant von ihm auf jeden Fall. Ja, und die Cassie Young, die kennen wir natürlich im Gamergate, ja. Ja genau, Brandon O'Neill hieß der Typ. Das war der Name, der mir nicht einfiel. Das ist hier der Chef von Spiked. Und da gibt es wohl jetzt auch hier so ein Event in London, wo es um Hate Speech Laws geht. Ja, die Engländer, die reden da wenigstens mal drüber, nicht so wie in Deutschland. Ja, aber da habe ich auch... Nur sagen, das muss alles sein. Also die Amis machen ja offensichtlich das auch, weil ich hatte da diesen Escapist-Artikel auch mal ins Forum gepostet. Weiß nicht, hast du den auch irgendwie... Habe ich mir noch nicht durchgelesen, nee. Soll ich den mal aufnehmen? Den mach den mal auf, weil der geht halt auch wirklich in die gleiche Richtung. Also ist so ein bisschen der Escapist, war ja immer... Allein, also der Alexander Macris hat sich ja von Anfang an relativ deutlich hinter Gamergate gestellt. Das ist ja der Gründer und jetzt halt noch Anteilseigner von der Seite. Und auch wenn es da hin und her und Querelen gab, durfte dort zumindest immer über Gamergate gesprochen werden. Solange das auf anderen Seiten halt nicht so war, wie es ja bei manchen heute noch ist. Ne? Und jetzt ist ihnen aber auch der Kragen geplatzt, wohl. Und sie haben es sich jetzt nochmal eindeutig halt in diesem, ja, der Titel sagt es ja eigentlich schon, Free Speech is more valuable than safe spaces. Da gibt es natürlich auch die... What the PC Gaming Master Race. Natürlich gibt es auch die üblichen Aufschreie unten drunter, seid ihr jetzt Gamergate, ich hab's immer gewusst und... Und am schönsten fand ich eigentlich der eine, einer von den Jungs sagt dann so, ja, es ist so traurig, ich habe ihr mal geschrieben. Ich dachte mir, ja, Vergangenheitsform, ne? Hat wahrscheinlich einen Grund, aber im Endeffekt ist die Kommentarspalte relativ erfreulich, also ganz viele Leute, die auch das sagen, ist auch ja, toll hier. If Gamergate was for free speech, it wouldn't be against safe spaces, genau. Was? Ja, und ich meine, der reagiert ja unten drunter auch entsprechend. Tabs, Trilogy. Ich finde es ein bisschen schade, dass es immer dauert, dass es immer so lange dauert, bis die Leute sich für Free Speech einsetzen, weil sie dann irgendwann mal selbst getroffen wurden, sag ich mal. Ja, ja, aber er hängt das auch noch mehr so an dieser US-Geschichte im Moment auf, halt an den Colleges und an Trump und wie halt mit den Trump-Leuten umgegangen sind. Es ist halt nochmal eine andere Facette, die da mit reinspielt. Also es geht hier nicht nur um Gamergate. Und das wird angesprochen, aber... Erinnert ihr euch noch an die diversen Imgur-Alben beziehungsweise Tumblr-Blogs, wo halt eben Tweets beziehungsweise Artikel, die gegen Gamergater gingen, veröffentlicht wurden? Halt dieser Abusive Content, wie sie ihn damals genannt haben, wo dann teilweise richtig üble Beleidigungen mit dabei waren. Wo doch stand, dass sie mit den toten Körpern von Gamergate und Piñata spielen wollen. Solche Sachen. Gamers sind worse than ISIS und. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich bin ja öfters mal auf Poll. Ich bin auf Poll! Naja, und da gibt es jetzt momentan einen Thread, der sich mit Gewalt gegen Trump-Supportern befasst. Ja. Und natürlich, Poll ist halt eben, Nazi-Rollenspieler treffen sich und tauschen Hitler-Memes, ja. Aber dieser Thread ist echt krass. Also, da wird viel mit Handy-Videos aufgenommen und dann da hochgeladen und es ist wirklich hardcore. Also, eine Sache, die halt aufgefallen ist, mir richtig aufgefallen ist, war dann halt eben ein Typ, der wurde dann von Burnley Bros, war das, glaube ich, so nennen die sich, umringt und dann halt von 6 Leuten richtig übelst zusammengeschlagen, bis er dann halt aus allen Körperwaffen geblutet hat, ja, solche Sachen. Und das ist in Göttingen vor ein paar Tagen passiert, dass jemand mit einer Verbindungsschärpe durch die Stadt gegangen und 2 Mädels, die haben alle 3 auf die Fresse gekriegt, mehrfach. Die sind abgehauen und dann kamen noch andere schwarz gekleidete vermutet dazu und haben sie verprügelt. Ja, oh, super. Das ist auch also, scheiße, ist aber gut. Ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber die Verbindung zwischen diesen Gamergate Tweets und halt eben dieser Gewalt gegen Trump-Supportern, die hat einen gemeinsamen Nenner. Und das ist meiner Meinung nach die Berichterstattung über diese Gruppen. Ja? Wie halt eben in den Medien mit diesen Leuten umgegangen wird und es da quasi legitimiert hat oder legal gemacht hat, dass halt eben so krass gegen diese Leute vorgegangen werden kann. Ja? Oder dass zumindest die Leute den Eindruck bekommen haben, den darf man mal richtig in die Schnauze hauen. Ja? Weil die machen ja aber richtig was falsch, so eine Art, weißt du? Ja, da sind wir ja wieder bei dem, was wir vorhin hatten mit dem neuen Deutschland und Gewalt gegen Nazis wirkt und der Antifa und ihrem Benehmen, ob das halt gestern da in Wien war oder bei irgendeiner anderen Demo in der letzten Zeit. Ne? Die in Wien, die haben auf die Leute aufgerufen, die Gegendemonstranten dazu aufgerufen, mit Wasserbomben zu kommen. Ich meine, das ist jetzt nichts, also da kamen auch Leute mit Verletzten im allerschlimmsten Fall und so, aber was ist das für eine arschige Mentalität? Die sind anderer Meinung als ich, also komme ich mit meinen 500 Freunden und werfe Wasserbomben auf die. In welcher Bildungseinrichtung sind die? Ich würde sagen, sie gehören in den Kindergarten. Nee, also, das ist halt diese Dämonisierung, die in den Medien stattfindet. Und es ist halt echt so, wenn du dir das anguckst, was die AfD sagt, bei ein paar Sachen sind sie richtig, bei einem Haufen Sachen kann ich denen überhaupt nicht zustimmen. Aber für mich ist es vollkommen komfortabel, dass da Leute eine andere Meinung haben als ich. Ich raff das nicht. Das Problem ist, dass die einzigen sind, die dieses Kernthema der momentanen... Das sind halt verwöhnte Scheißkinder. Die haben als die Blockparteien. Das sind halt verwöhnte Scheißkinder. Die haben ihr ganzes Leben von Mami und Papi schön alles in den Arsch geschoben bekommen. Und da sie auch nie... Jetzt wollen sie irgendwie einen Sinn im Leben sozusagen haben. Denken, das ist ihr Sinn im Leben. Und ne, weil sie argumentativ nicht gegen alles, wo sie argumentativ nicht vorgehen können, da gehen sie halt mit Gewalt. Ah ja, und dann kommt jemand an ihre Uni und sagt was sie nicht hören wollen, und dann müssen sie halt die Mülltonne werfen oder sich Blut ins Gesicht schmieren oder... Ich meine, es gibt ja auch nichts Schöneres, als gegen eine Gruppe vorzugehen, die es verdient hat, dass man gegen sich vorgeht. Deswegen siehst du auch so krasse Bilder... Die wird dann nicht Antifa vorgegangen. Deswegen siehst du auch so Bilder in USA, wo ein Typ so einer Gruppe Demonstranten läuft, erstmal zweimal auf die Fresse bekommt, er blutet aus dem Mund und aus der Nase und er schreit dann noch, I'm a Bernie Bro. Und dann geht die Kamera auf den Typ zu und dann meint er so, ja, they thought I was a Trump supporter. Und dann denke ich mir, Alter, und mit den Leuten stehst du jetzt da demonstrieren, du kriegst gerade auf die Fresse. Und 2 Sekunden später sagst du, nee, ich gehöre ja zu euch. Ich bin einer von den Guten. Lass uns andere Leute jagen, oder was? Ja. Also, genauso funktioniert es doch. Hat doch auch jemand letztens die Welle irgendwie in der Diskussion aufgebracht. Oder halt das Experiment. Ja? Genauso funktioniert es doch. Du siehst, diese ganzen Kreaturen sehen irgendwie Macht über andere. Das sind die gleichen niederen Instinkte, die jemanden irgendwie in eine gewalttätige Skinhead-Gang gehen lassen. Ich finde es interessant, sowohl die Welle als auch das Experiment, ich weiß nicht, das war das Stanford Prison Experiment, glaube ich. Und gab es eine deutsche Verfilmung und ein amerikanisches Remake. Also die Welle ist ja bekannt, das ist das mit den Schülern, wo der Lehrer mal so projektweise, hey, wir geben euch jetzt eine Ideologie und eine Zugehörigkeit. Und dann hat sich plötzlich purer Faschismus da gebildet. Und das gibt's auf der einen Seite mit diesem Zugehörigkeitsgedanken, mit, oh ja, wir sind Teil einer Bewegung, ja, für die Freiheit, lasst uns sie kloppen. Und auf der anderen Seite dieses Stanford Prison Experiment, da haben sie einfach nur arbiträr unterteilt, okay, ihr seid jetzt die Wärter und ihr seid die Gefangenen. Einfach nur den einen Macht gegeben und die anderen in eine schwache Position gestellt. Und sobald du den Leuten halt Macht gibst, werden sie grausam. Das ist total, das zeigt sich jedes Mal wieder. Und an der Stelle, die haben halt viele Leute und damit haben sie Macht. Und dann können sie halt Leute verprügeln. Und dann sieht man jetzt die ganze Zeit, wie Trump-Supporter von Mexikanern gejagt werden. Und ich meine ganz ehrlich, welcher Supporter von irgendeinem Kandidaten irgendeiner Partei wird, wenn er dafür eins aufs Maul bekommt, danach dann zur Wahl gehen und sagen, ha, die Schläge hat mich echt überzeugt, ich würde jetzt anders wählen. Nö, der wird eher aktiv darüber machen, das breit zu treten und auch mehr Wähler für Trump zu generieren. Ja, also ich habe auch schon die ganze Zeit Artikel gesehen, wo die Leute sagen, ich kann mit Trump überhaupt nichts anfangen, aber die Gewalt, die gegen Trump-Supporter ausgeht, die ist ziemlich, also die lässt einen zurückschrecken. Also ich meine, ich habe da auch ein Video gesehen, wo ein Typ in einem roten T-Shirt wirklich von einem Mob auf der Straße gejagt worden ist. Ja, das meinte ich, wo man so sieht, dass der halt von 3-4 Leuten, und er ist in vollem Rennen, also der rennt um sein Leben ernsthaft, das geht doch nicht. Aber ihr habt auch diese Bruce Campbell-Geschichte mitgekriegt, oder? Welcher? Der Bruce Campbell? Der Bruce Campbell, ja, es ging ein Foto rum von einer blonden Frau mit einer Platzwunde an der Stirn und das war deklariert als Trump-Supporterin, die von Bernie-Supporterin verprügelt worden ist. Und irgendwann hat sich halt Bruce Campbell gemeldet und hat gesagt, nee, das ist meine Kollegin so und so, so und so, das ist ein Foto von dem Make-up-Test zu Evil Dead. Ja, na gut, das gibt's halt auch, deswegen muss man halt diese Kreuzflex gibt's so viele, aber man kann da mit nicht gegen die echten Sachen argumentieren. Das ist krass. Aber wenn Ash um die Ecke kommt mit der Schrotflinte, das ist eine Fälschung, dann glaube ich ihm das. Nee, aber das ist halt der Grund, warum man immer Reverse Image searchen muss, ja. Immer gucken, wo kommt das genau her, wurde das vielleicht. Gerade bei, da gibt es auch viel Propaganda von der Seite, was gegen Islam geht, was nicht nötig ist, ganz ehrlich. Ja. Dass man da irgendwelche Sachen fabriziert, weil es genug Scheiße gibt. Aber dass sie da halt irgendwie. Ja, auch gleich diese hier Videos vom Anschlag im Flughafen. Und ja. Dann kam raus, das war irgendein Anschlag in Kairo vor 100 Jahren oder so. Oder die ich kann mich an ein spezifisches erinnern, wo ich nachgeguckt hatte, wo da wurde gesagt, da war so halt ein kleines auf weißes, blondes Mädchen und das hat halt geweint und daneben stand so ein IS-Typ und mit dem Mikrofon und dann war halt die Unterschrift, ja, hier wird die gerade an den verheiratet und was war es dann? Es war ein Koran-Rezitationswettbewerb und sie hat halt auf der Bühne Lampenfieber gekriegt und ist in Tränen ausgebrochen. Ganz ehrlich, muss man die Sachen, die ISIS macht, die nicht so schlimm sind, die man an einer Hand abzählen kann, muss man die irgendwie nehmen drüber lügen? Ist doch echt nicht nötig. Aber habt ihr gehört, es hat noch jemand diese Woche wegen der Koran-Rezitation geweint? Ja? Ja, der Recep Tayyip ist extra nach Amerika geflogen, weil er irgendwie ein Stück Stoff aus Mekka auf Muhammad Alis Sarg legen wollte und aus dem Koran vorlesen. Und man hat ja schon öfter gehört, dass Muhammad Ali irgendwie gar nicht mehr so wirklich hinter diesem ganzen Ding so gestanden hat. Und ja, wenn dann sehr spirituell, was die Religion angeht. Er hat sich über diesen ganzen Nation of Islam, und selbst wenn er das wäre, Nation of Islam hat nicht wirklich was mit den Moslems im Mittleren Osten zu tun. Nee. Aber auf jeden Fall haben sie ihm das verwehrt und er ist wohl auf dem Absatz rumgedreht und wieder nach Hause geflogen, nachdem es noch irgendwie ein Gerangel zwischen seinen Sicherheitsleuten und amerikanischen Sicherheitsleuten gab. Also irgendwas macht der Typ wenigstens richtig, nämlich sich mit allen Leuten versauen. Aber ich find's cool, dass sie gesagt haben, nee, lass mal. Nee, das hätte Muhammad Ali nicht gewollt. Lass mal. Nee, auch nicht, wenn du der Kaiser Wir könnten ja quasi, eigentlich eine gute Idee als Ersatz quasi. Dafür, dass er das nicht machen durfte, finde ich, sollte er einfach mal gegen den Weltmeister im Schwergewicht antreten. Das ist eine gute Idee. Vitali. Ja. Hat eigentlich Muhammad Ali später seine Ansichten zu Rasse irgendwann noch geändert? Weil ich kannte von ihm so Interviews, wo er noch ein bisschen jünger ist, wo er halt so pro Segregation und so Sachen argumentiert. Ja, er hat sich aber später geäußert, dass er halt da auch sehr radikalisiert worden ist. Also, muss man halt auch einfach, der Typ ist Boxer. Ne? Das sind Leute, die leben davon, dass sie sich auf den Kopf hauen lassen. Und das sind meistens auch nicht die allerhellsten Leute. Und so habe ich Ali auch nie erlebt. Na gut, Ali war ja eine Ausnahme. Das war ja so einer der wenigen cleveren Leute, die jemals... Aber ich glaube schon, dass er anfällig dafür war. Nee, das auf jeden Fall. Also man muss ja auch gucken, mit wem er abgehangen hat. Der hat ja mit Malcolm X abgehangen. Das war ja damals so eher die radikale Ecke. Und dann ist er zu noch radikaleren in die Nation of Islam gekommen, die ihn eben ziemlich ausgenutzt haben. Und Malcolm X, mit dem hat er dann die Freundschaft abgebrochen, weil der eben nicht mehr radikal genug war. Pierre Fjogel hatte doch auch mal eine Boxerkarriere. Also. Devin Faraci auch. Nee, aber ich wusste nicht, ob er das mal noch geändert hatte, sozusagen seinen Standpunkt dazu. Also, ich meine, das war damals halt auch eine harte Zeit, einfach was an Äußerungen durchgeht oder nicht durchgeht und was als möglich akzeptiert werden kann und was nicht. Also. Nee, da gibt's ein sehr gutes Buch zu über die Zeit auch in der Boxszene von den Schwarzen. Das heißt, When We Were Kings, glaube ich. We were Kings. Nee, aber es geht halt um dieses Jahr. Wir sind die Größten im Boxen. Da gibt es sowohl einen Film als auch ein Buch, soweit ich weiß. Ich weiß aber nicht mehr, von wem das Buch ist. Und das beschreibt halt ziemlich gut diese. Also das war schon ziemlich asozial, was dann noch mit Rassengewalt abgelaufen ist gegen die Schwarzen. Mhm. Und Muhammad Ali spezifisch hat da eine Geschichte, wurde da zitiert, wo er sich noch aus seiner Kindheit erinnern konnte, dass er im Bus war mit seiner Mutter und einen Zeitungsausschnitt von jemandem gesehen hat, der da die Zeitung gelesen hat, über einen schwarzen Teenager, der einer Weißen hinterhergepfiffen hatte und der dann am nächsten Tag aus einem Fluss gezogen wurde mit Stacheldraht um den Hals. Alter Schwede. Und das ist der Kontext, wie Muhammad Ali groß geworden ist. Mhm. Insofern, da muss man schon sagen, Leute, das man kann da einiges nachvollziehen. Ja. Und, aber das ist halt was vollkommen anderes, als was diese Black Lives Matter-Leute heute, wie die halt groß werden. Und die an den teuren Universitäten studieren und so weiter. Mhm. Tja. Ja, es gibt ja so einige Sportler, die recht Kontroverses gesagt haben. Ne? Wie ist nochmal dieser deutsche Sportler, der irgendwie mit der Mao-Bibel rumgerannt ist? Paul Breitner. Ja, genau. Ja. Wie hast du es gegen die Mao-Bibel? Ja. Oh je, ey, einmal zu oft in China gewesen, oder was? Ja. Von dem Brainwashing, Junge, ey. Das war so ein Interview von Occupy, oder? I look like that because I'm a Maoist. So. Ja, wo war denn noch? War das auch ein Boxer? Ich glaube, ja. Warte mal, jetzt. Scheiße, welche Boxer sind jetzt nochmal alle gestorben dieses Jahr? Wie alt ich ist, Bro. Ja, die sterben irgendwie alle in letzter Zeit, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, der Muhammad Ali hat auch so einige Sachen über Schwarze gesagt, die so, tja, also wenn das ein Deutscher oder ein Weißer gesagt hätte, dann wäre das definitiv Hate Speech gewesen, nicht Volksverhetzung. Aber gut, ich meine, ja, gerade Muhammad Ali war ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass er halt irgendwie ein sehr zurückgehaltenes Wesen hatte, ne? Nee. Also, vielleicht war das auch irgendwie so, keine Ahnung, Teil von seinem Act, das weiß man ja nie so genau. Und fragen kann man ihn ja nicht mehr. Naja, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt gerade drauf gekommen bin. Okay. Das stimmt. Ah, das ist ja interessant. Also ich habe jetzt gerade... wollte nur sagen, ich habe jetzt gerade mal den Artikel hier auf Wikipedia, ja, ich weiß, Wikipedia, von Paul Breitner gelesen. Das ist ja sehr witzig, was man darin so findet. Öffentlich gab sich Breitner linksorientiert, posierte medienwirksam mit einer Mao-Bibel und erklärte, ein Verehrer Che Guevaras zu sein. Aha. Das war damals das war sein Typ halt. Das war der bärtige, langhaarige für die etwas frickigeren Fußballfans. Und die Rolle hat er gespielt, ganz einfach. Das war eine Boyband. Ja, aber was ich hier gerade nochmal, ich habe nämlich ja gerade Muhammad Ali auf, was ich auch ganz vergessen habe, ist, dass der 1990 echt zum Saddam geflogen ist. Während dieser Krisengeschichte. Um da irgendwie menschliche Schutzschilde mit einem Gespräch hat. Irgendwie 15 Leute durfte er mitnehmen, nachdem er irgendwie mit Saddam zu Abend gegessen hat. Leute, ihr müsst doch mal gucken, also Mr. Admin, dass du bei Capsock Chris das Dauer an mal wieder ausstellst, dass die Leute auch sehen, wer redet. Das Buch ist King of the World, When We Were Kings war eine Filmdokumentation. Das Buch heißt King of the World und ist von David Remnick. Das ist extrem interessant, auch über die ganzen anderen Boxer, über Floyd Patterson in der Zeit, über Sonny Liston, Hintergrund über George Foreman und so weiter. Also das beleuchtet so alles. Und ich muss ja sagen, ich hasse Will Smith, aber den Ali fand ich beeindruckend. Also, da ist die Szene übrigens drin in der Zeitung. In dem Will Film. Smith irgendwie Schauspielkunst zeigt. Vor allem hat er Boxen gelernt für den Film, das war ja das Krasse. Der hat mit Schwergewichtlern Sparring gemacht. Mhm. Irgendwie Shuford hieß einer seiner Gegner, von dem habe ich dann ein paar Jahre später noch Profikämpfe gesehen. Was habe ich die Woche gelesen? Tim Wiese wird jetzt Wrestler bei der WWE. Ach ja. Ja, fällt mir zu Sport gerade ein, da habe ich auch geguckt, so, hä, was? Der war doch mal Torwart, oder? Er ist doch jetzt aber auch so ein Kampfkoloss geworden, der Typ. Ja, ja, der hat sich da halt hingeschafft. Der sieht aus wie doppelt so groß wie früher. Krass, echt. Spinner. Schön die Masse aufgebaut. Komm, wollen wir uns jetzt mal über die lustigen Sachen hermachen? Über Leute, die ihren Kaffee nicht bezahlen, über Leute, die sich vor keinen Karren mehr spannen lassen wollen. Ach, du meinst, wir reden jetzt zum ersten Mal in diesem Stream über Lori Penny? Alter, sorry. Ich bin zweiten Mal. Du hast ja, also mit deinem vorhin hast du fast den Boden schon ausgeschlagen. Im Endeffekt. Also, einen beschisseneren Tweet finden wir heute, glaube ich, nicht mehr, als den, den du da vorhin hattest. Na, den Zeche-Preller-Tweet, der Zeche-Preller-Tweet ist noch geiler, ganz ehrlich. Ja, das ist so unglaublich traurig, wie man so ein Arschloch sein kann wie Lori Penny. Wir stürzen den Kapitalismus Straftat für Straftat. Nee, das Schlimme an Lori Penny, Arschlöcher gibt's viele. Arschlöcher gibt's zu viele. Das Schlimme bei Lori Penny ist, dass die so supported wird überall. Nee, ich find's halt am geilsten mit, wir stürzen die kapitalistisch-imperialistische Bourgeoisie, indem wir die Arbeiterschaft beklauen. Ja. Also der Hintergrund der Geschichte ist, die bekannte Feministin und Medientante Lori Penny ist im Moment in Berlin, die versucht sich da ja irgendwie so halb legal wahrscheinlich, solange die Briten noch in der EU sind, da festzusetzen. Weiß nicht, ob sie schon ein Wirtstier gefunden hat. Und die war mit einem Interviewer diese Woche einen Kaffee trinken zu einem Interview und dann konnten sie sich nicht einigen, ob er zahlen soll oder sie, weil es ja gendertechnisch auch nicht einfach zu klären. Und dann sind sie einfach ohne zu zahlen gegangen und Madame ist halt so doof, dass sie das einfach auch noch stolz twittert. Ja. Ja, absolute Hurensöhne von Menschen, Alter. Fantastisch. Also, ein normaler Mensch gibt meist sogar in so einem Café noch mehr Geld, als überhaupt mehr kostet. Trinkgeld so, wisst ihr Bescheid. Und die Hure haut einfach ab. Und in so scheiß Billigjobs kannst du davon ausgehen, dass wenn der Chef mitgekriegt hat, dass dir jemand abgehauen ist, dass du das zahlst. Ja. Nee, hier, ich habe ihn gerade mal eingeblendet. Zitat, Male interviewer wondered if it was okay to buy me a coffee. After some confusion, we left without paying, thus solving an age-old problem. Und dann Folgetweet. Did the man pay for dinner, or the woman, or both? Neither, steal dinner. Destroy the money system, luxury communism. Ja, das kannst du in deiner privilegierten, weißt du, du bist in so einer privilegierten Position, dass du von Amerika, sag ich mal, einfach so nach Europa reisen kannst. Das sind über $1,000, die das kostet, und Euro. Und dann bist du dir sogar zu fein, sage ich mal, einen Kaffee unterzustützen. Weißt du, was hier eine Dienstleistung. Aber bist du behindert in der Birne? Das ist halt eine Kaviar-Kommunistin. Keine Ahnung. Das ist. Oder Champagner-Sozialisten. Das ist einfach nur widerwärtig. Vor allem, was ist das für ein dreckiger Journalist, der mit ihr irgendwo hingeht? Das würde ich auch gerne wissen. Welcher Hurensohn war mit der unterwegs? Ja, also, dass das keine flächendeckenden Überwachungskameras in Berlin. Nee, vor allem, das ist ja das Geilste. Bei so einem Interview, da zahlt normalerweise der Journalist für das Essen, das man dann da hat. Das ist eigentlich, glaube ich, so gang und gäbe bei der Sache. Aber hier habe ich jetzt auch mal eingeblendet. Das kriegt ihr mal auf. Don Alfonso hatte das ja mitgekriegt und hat das retweetet und sich ziemlich übel zu der ausgelassen. Hier, Selbstbild des Feminismus als Israel-Hasserin, die das Personal um die Zeche prellt und dann damit bei Twitter angibt. Selbstbild des Feminismus als Vulgärsozialistin, die Selbstbereicherung für Klassenkampf hält. Das ist Diebstahl, das ist aber Diebstahl. Lori Penny, die Anti-Sidorin. Die denkt halt, sie hat was Gutes da gemacht, indem sie einen Laden beklaut hat. Das ist unglaublich. Ja, das Ding ist ganz einfach, sie denkt, sie wäre jetzt irgendwie voll ihr Heldin und ihre Follower würden ihr Brownie Points geben, und im Endeffekt hast du recht, das ist aber eine Straftat. Und außerdem hat sie ehrlich arbeitende Leute um ihr Geld gebracht. Ja. Das Ding ist, es gibt bestimmt sehr viele Follower, auch dumme kleine Scheißmädchen, die das gleiche Scheiße jetzt auch machen werden. Ja, die ist einfach in ihrer Evolution stecken geblieben. Die ist irgendwann mal 14 geworden und hat sich nicht mehr weiterentwickelt und denkt jetzt halt irgendwie, ich rebelliere durch solche Unsinnsaktionen auch. So seht ihr auch aus, sorry. Ja, das ist wie diese Arschlöcher, die in Berlin die Autos von Besserverdienenden anzünden und dann liest du unter den Marken irgendwie Renault. Und Lada, und du denkst dir so, ja. So eine Autos, weißt du, die, wo du auch schon optisch direkt siehst, die sind von Mitte bis Unterschicht, so, weißt du, das sind keine Oberschicht-Autos. Ja, da, die stehen halt in Garagen, oder es geht Wachschutz durch die Straße, dafür sind die Herrschaften dann zu feige. Dann gehen, dann ja, lieber halt die Autos nicht so teuer, aber wir werden die Menschen, die selbst wenig Geld haben, weißt du, das, sag ich mal, ein heftiger Lebenseinschnitt ist, weil die das Auto auch zur Arbeit brauchen. Ist denen so egal. Erinnert ihr euch noch an diese Nummer da von diesem Südafrikaner? Die kriegen ja alles vom Vater Staat und Mutti bezahlt. Ne? Ist ja egal, dass andere für ihr Geld arbeiten müssen. Von diesem Südafrikaner, der da in England studiert hat und dann irgendwo in so einem Café quasi kein Trinkgeld gegeben hat und stattdessen irgendwie geschrieben hat, so, ich gebe Trinkgeld, wenn ihr unser Land wieder zurückgebt. Irgend so ein Kram. Und da hat er ja hinterher auch irgendwie sich da selber abgefeiert in irgendeinem Blogpost, so nach dem Motto, haha, den weißen Unterdrückern habe ich es gezeigt. Und dann haben sie irgendwie ermittelt, dass die Frau, die dann da in Tränen ausgebrochen ist, die Kellnerin, quasi irgendwie alleinerziehende Mutter ist und dort da so ein Zeug. Und er halt eben privilegierter Student mit Stipendium und einem Scheiß, ne, da in England und so ein Kram. Naja, immer schön die weichen Ziele suchen. Erinnert mich hier an diese Pizza-Geschichte. Was haben eigentlich so eine Hurensöhne damit, dass die Blogger werden, Alter, oder Vlogger oder irgendwas? Es ist irgendwie so eine Position, die von 99% nur an Hurensöhne geht. Ich finde das aber auch interessant, sie hat 130.000 Follower und ich habe gerade mal durch die Tweets durchgeguckt, die haben irgendwie, also der eine hat 200, also der mit Luxury Communism for All, der hat irgendwie 200 Retweets und darunter ist nicht eine positive Antwort. wie ist denn ihr Twitter-Handle nochmal? @pennyred. Mit IE, ne? Nee, P-E-N-N-Y, Red. Red, alles zusammen einfach, denke ich. Ne? Ja, wie ein Mach einfach mal ein Twitter-Audit und dann gucken wir mal. Ja, das interessiert mich nicht. 68% real, 18.000 Followers fake. Aber dennoch, Alter, wenn sie 111.000 Follower hat, die real sind und denen trotzdem einen Scheiß angeht, was die zu labern hat, ne, ist schon ein Armutszeugnis. Ja, das ist die Virtual Signaling Follower. Eben, Laurie Penny musst du auf der Liste haben, wenn du mitmachen willst. Hey, Follow-Scheiß oder so. Weißt du, dann kommen die Leute bei mir an, du hast nur 100 Follower. So, ja, aber ich habe trotzdem den prozentual gesehen mehr. Okay, ich find's gerade geil. Wer followt der? Cathy Young, Lauren Southern, Nero, also Milo Yiannopoulos, Gregory Allen Elliott, Not Camera Lady, Ian Miles Chong, Lachwitz, und Patrick Rothfuss, Ach komm, der Typ, warum folge ich mal verzweifeln? Mann, Rothfuss ist so ein verdammt geiler Autor und dann hängt er in dieser Social Justice Blase fest. Das tut mir jedes Mal weh, wenn ich das sehe. Ja, das muss es nicht unbedingt heißen. Ich meine, ich folge auch vielen Feministinnen, weil ich gerne mal wissen möchte, was die so schreiben einfach. Ja, also, aber es ist ja so, was ich hier mache. Ich bin ja von den ganzen Heuschrecken geblockt. Ja, aber ist geil. Ich habe sowieso besten Follower aller Zeiten. Das Dumme ist immer nur, wenn ich irgendwas so ohne Kommentare retweete von irgendeiner Feministin und dann kommen halt meine Follower an und sagen so, oh ja, die alte Furze wieder total am Durchticken und so. Und dann werden wir erstmal alle kategorisch weggeblockt, weißt du? Kontraproduktiv. Nee, aber beim Rothfuss, da gab es vor anderthalb Jahren oder so ein Foto, wo der da richtig in der Clique gehangen hat mit den ganzen Leuten, so mit Chris Kluwe und so. Ah, fuck, auch noch der. Oh, ich sehe das und es tut mir so weh, weil, ach man, die Bücher. Ja, weil, ey, Alter, auch noch Chris Kluwe, der so richtig dämlich ist und sich auch wirklich. Low is on the low. Ja, der hat halt zu oft auf den Kopf gekriegt beim Footballspielen. Ja, sollte mal mithelfen. Der spielt oft genug, glaube ich. Oh, ja. Dem brennt immer noch der Arsch von dem Tag mit Mercedes Carrera. Ne? Von dem Einlauf, den sie ihm gegeben hat. Scheiße, ey. Ja. Oh Mann. Der hat doch immer weniger Follower gehabt plötzlich, ne? Geschmolzen. Während Gamergate, glaube ich, 40.000 Follower verloren. Na gut, jetzt hat er. Der hatte 300.000 Follower, glaube ich. Und jetzt hat er 190.000. Nicht schlecht. Echt? Ja. Irgendwann hat er nur noch 100, dann müssen wir ihm nicht mehr zuhören. Ja, so wenig Follower. Gleiche Geschichte wie bei Gorka, Alter. Gorka haben wir noch kaum was zugesagt. Ja, ich wollte gerade noch den einen lustigen Feministinnen-Tweet, den der Chris noch ausgegraben hat. Hast du den zur Hand von Laser Uschi? Chris? Den an den Herrn Maas und den Karren und Spannen. Wer ist ja eigentlich die ganze Zeit am Bong rauchen? Ich höre hier ständig den Tabak knistern. Oh, sorry, das bin ich. Das ist nicht der Tabak, das ist meine E. Das ist meine pinke Super-E-Zigarette. Ja, ist okay, we get it, you vape. Bro. Pink, Alter, das ist jetzt aber sehr homophob von dir. Tipp mal verloren. Bei Logik und so, ich war ja gestern auch anscheinend wieder homophob, weil ich auch homophob sein, während ich ein schwuler Mann bin. Ja. Was antwortet selbst? Aber das Ding ist, ich hasse mich auch selbst, also vielleicht. Könnt ihr schon mal über Gorka anfangen? Ja, aber Gorka wird ja ewig lang und das passt jetzt. Wird wirklich ewig lang? Ich dachte, wir blenden jetzt Nelson aus den Simpsons ein mit. Ja, aber ich meine, ich kann es ja auch erzählen und wir verlinken den Tweet dann bei der UNO oder du erzählst es, weil du hast ihn aufgespürt. Ich hätte mich da schon gar nicht mehr dran erinnert. Also das war diese Nummer. Also wie kommen wir da jetzt auch nicht auf Gorka drauf? Nee, Gorka wäre dann das nächste Thema, weil wir haben gerade die Tweets von Lori Penny und jetzt dachte ich, jetzt hängen wir noch die Laser-Uschi dran und dann machen wir Gorka. Gorka sozusagen als Abschluss, weil es lustig ist. Aber wir hatten nochmal was anderes gesehen hier überhaupt. Die Nummer könnte man vielleicht auch nochmal ansprechen. Sekunde, ich blende mich mal wieder ein. Und reden wir auch noch über Culturally Appropriating Yoga? Wenn ihr wollt. Ich fand den Artikel grandios. Also, sehr gelacht. Oh ja, der ist auch gut, ja. Ach, Danisch. Oh, das war so gut. Das ist ja schon mal so ein Ding in Richtung Gorka. Der Peter Thiel, das ist ja so ein deutschstämmiger Geschäftsmann aus Amerika. Und der hat sich ja sehr finanziell hinter Hulk Hogan und die ganzen Leute hintergestellt, die jetzt gegen Gorka prozessiert haben. Und der war jetzt letztens hier in Deutschland in einer Unterhaltung mit Jens Spahn, dem Bundestagsabgeordneten. Und der Hartmut Danisch war halt bei dieser Veranstaltung und beschreibt hier so ein bisschen, wie dämlich die ganzen Fragen von Herrn Spahn gewesen sind. Und halt eben auch wieder, wie diese Berliner Clique da irgendwie so drauf ist, also die ganzen Leute, die da irgendwie hingegangen sind und diese politische Fragen da stellen und irgendwas wissen wollen über, warum wir denn Donald Trump unterstützen und so ein Kram. Ja, das liest sich sehr gut auf jeden Fall, ist ziemlich lang. Würde ich jedem empfehlen, der das noch nicht gelesen hat, das nochmal aufzuklappen, ist sehr interessant. So, und jetzt gucke ich nochmal, ob ich diesen Tweet hier finde. Nee, Danisch ist echt sympathisch und in dem Artikel, also den kann man wirklich empfehlen, also alle, die zugucken, lest den mal. weil der ist echt, es ist so spaßig, weil er sitzt halt immer, Peter Thiel sagt was und der, ja, Mann, das hört sich total interessant an und macht auch total viel Sinn. Und dann der Jens Spahn stellt irgendeine Frage und er und Danisch, du Idiot, du bist so blöd. Oh Mann. Ja, bist du Matt? Und er geht halt auch, also der Thiels Meinung über die Entwickler- und Enterpriser-Szene in Berlin ist halt auch ziemlich klar und verurteilend. Also, dass das halt im Prinzip ein Cargo-Kult ist. Ja, so mit Buzzwords und dem ganzen Shit. Ja, und dass die halt nur posen und so tun, als würden sie irgendwas produzieren und sich dann schöne Anzüge anziehen und sich als Enterpriser hinstellen, obwohl sie halt nicht wirklich was machen. Ja. Ja, das war hier das, was ich jetzt gerade gesucht habe. Wo hier die Leser so viel schreibt, wir haben keine Lust mehr, uns bei Aktionen wie ausnahmslos Publicity wirksam vor den Karren zu spannen zu lassen. Und jetzt nix mit Heiko Maas. Und da meint der Donald Monro hier, das war also ein Vehikel von SPD-Bundesministern, wobei ich mir da nicht so sicher bin, weil ich lese das eigentlich eher so nach dem Motto, ihr habt ja unseren Kram so, ihr dürft auch alle mitmachen und ja, so eher von der Richtung halt eben. Also ich glaube schon, dass das von den Feministentanten ausgegangen ist und nicht von Mars und so. Aber ich glaube, sie meint so ein bisschen, dass sie die Standpunkte übernommen haben und dann halt nur Lippenbekenntnisse geliefert haben, aber nicht halt jetzt die Istanbul-Konvention umgesetzt haben, so ungefähr. Wenn ja, ihr schon unsere ganzen tollen Sprüche nehmt und euch mit uns hinstellt und fotografieren lasst, weil wir sind ja die Tollen, ja? Ja. Wenn ihr mit uns auf dem Foto seid, könnt ihr sicher sein, dass der Wähler weiß, ihr seid auf der richtigen Seite der Geschichte. Ja, genau. Und darum geht es auch halt eben, dass es halt die Macht, die diese Leute halt eben haben, dass sie sich mit denen da ablichten lassen und dann haben, und die da irgendwie, ach genau, das muss ich auch nochmal rauskramen. Ich hatte mir nämlich, das habe ich letzte Woche vergessen, weil wir hatten ja über diesen Journalistenbund gesprochen. Da gibt es ja diese Seite, wie heißt sie denn nochmal? Edition F war es, glaube ich. Genau, Edition F, das ist von dieser Fräulein Tester, heißt sie, glaube ich. Und das klappe ich nochmal kurz auf, weil da hatte ich mir nämlich diese, da gibt es nämlich so einen Bereich. Da gibt es nämlich so einen Bereich für Arbeitgeber. Und da kann man dann hier den hier Geld bezahlen, um dann auf dieser Seite Edition F irgendwelche eigene Artikel zu schreiben. Ja. Und diese Seite ist halt eben, ja, es ist eine Femi-Seite halt, mit allem möglichen Kram aus feministischer Perspektive und ja, die sagen dann hier halt eben so, ja, gibt uns Magnete, dann könnt ihr euch auf unserer Seite hier quasi darstellen als Frauen, also als Unternehmen, das gut für Frauen ist. Und das sind dann die Leute, die hier denen schon Geld hingeschmissen haben. Zum Beispiel change.org, fand ich ganz nett. Die mit den Petitionen. Naja, mit den nutzlosen Petitionen, die nichts verändern. Ja. Da bin ich auch also drüber gestolpert, weil die haben hier jetzt hier nämlich so einen komischen Award hier, irgendwie 25 Frauen, die unsere Welt besser machen, hier vorgestellt. So habe ich das auch gefunden, die Seite hier. Und wenn sie so teilweise vorschlagen, ist halt auch komplett hart. Nummer 8 wird sie begeistern. Also teilweise kenne ich die hier nicht, teilweise sind die aber auch hier, zum Beispiel die Brotnik, ne, Fräulein Hasssprache, Fräulein, vor allen Dingen Gorka macht's richtig mit den Kommentaren. Das hat sie ja in ihrem Republika-Vortrag vom letzten Jahr irgendwie gemeint, dass sie das ja so toll da machen, nur die Kommentare einblenden, mit denen interagiert wird. Größe einblenden. Und ja, da sind so Leute, die irgendwas mit Aktivismus machen. Hey, guck mal, Quoten-Hijab. Und es ist immer der gleiche Quoten-Hijab, das ist so irre. Es gibt, was weiß ich, wie viele Runde. Habe ich da gerade Quoten-Kybra gesehen? Ja, natürlich. Politische Aktivistin gegen rechts. Das sind alles richtige Leute hier. Nee, ja, Frauen, die gut was bringen hier für Deutschland. Ich habe mir mal ein Video angeguckt, wo die Frauke Petri einen Talk gegeben hat in ich glaube, das war in Bayern. Und ganz ehrlich, diese Linksideologen, die tun recht Schiss vor der AfD zu haben, weil die Petri ist ziemlich fit drauf. Also der wachsen so kleine Teufelshörner, weil die führt die Leute in der Diskussion dermaßen vor. Da kamen dann irgendwelche Leute rein und haben Zettel verteilt, so mit, sind sie homophob und ausländerfeindlich, dann ist die AfD das Richtige für sie. Und sie ist halt, und dann waren noch ein paar andere Vorwürfe, und sie hat halt, wer die Zettel hier verteilt hat, wir nehmen das jetzt mal als Diskussionsansatz und gehen jetzt die Punkte mal durch. Also wenn sie nach vorne kommen möchten und ihre Anschuldigungen vortragen möchten, dann machen sie das doch gerne. Und dann kommen da halt irgendwelche so Abiturkinder, kommen halt nach vorne. Also ich finde ja schon, dass sie frauenfeindlich sind. Ja, warum denn? Naja, ne, könnte man so deuten, so das, was sie gesagt haben. Ja, was denn? und die ist gut im Argumentieren. Also die hat mich sogar, was den Klimawandel angeht, ein bisschen zum Zweifeln gebracht für eine Sekunde mit CO2. Oh, ja. Guck dir lieber nochmal, da kann ich dir aber auch nochmal ein gutes Video schicken von dem einen, dem Potholer. Kennst du den? Ja, klar. Ja, der hat ja ein sehr gutes Video gemacht, so zu diesen ganzen Wissenschaftsskeptikern. Ja, aber die sagt dann halt, ja, ich bin Chemikerin und so, und die Frage ist halt, kam die Erwärmung vor dem CO2? Und ich glaube halt, dass die Erwärmung vor dem CO2 kam und CO2 aus den Meeren rausgelöst hat. Deswegen haben wir jetzt mehr CO2. Naja, eigentlich ist es ja umgekehrt. Aber das ist halt ihr Argument, und da kann man natürlich, wenn man nicht wirklich in der Thematik drinsteckt, kann man dann nicht direkt was gegen sagen. Dann kommen die halt nach vorne, ja, und der Smog ist ja auch so schlimm, und sie dann, ja, nee, aber der Smog hat, der Smog führt nichts mehr zum Klimawandel, sondern Smog sind irgendwelche, irgendwas Sulfate, das ist kein CO2. Und ganz ehrlich, das war schon interessant, das so anzugucken. Aber war generell auch interessant, weil da kamen irgendwelche Leute so, ohne Witz, aus dem Publikum. Ich wollte mal fragen, wie ist das denn mit den alten deutschen Gebieten, die uns völkerrechtswidrig nach dem Zweiten Weltkrieg aberkannt wurden? das gehört jetzt nicht zum Programm von der AfD, und ich glaube auch nicht, dass wir da was machen werden. Ja, ich wollte ja nur mal fragen, ne? Für meinen Opa, der fragt sich nicht. Ja. Ich glaube auch nicht, ist gut. Ja, Gorka würde ich sagen, ne? Gorka. Gafke. Ist genau das Geräusch, das Gorka beim Sterben machte? Ist das aus Predator? Nein. Das ist aus einem Erwachsenenfilm, glaube ich. Okay. Aber das Gesicht sieht irgendwie so ein bisschen so aus. Kenne ich auch irgendwo, ja. Ja, Gorka ist zu 140 Millionen Zahlung verurteilt worden, und um den Schaden möglichst klein zu halten, haben sie jetzt den ersten Schritt in Richtung Insolvenz getan, indem sie Gläubigerschutz beantragt haben in Amerika. Das heißt, die kommen unter den Hammer. Und Nick Denton wird auf jeden Fall Aber der will doch sein letztes Ass noch gegen ihr Dings spielen. Ja, ja, bla bla bla. Könnte ja noch mehr auf sein Privatleben veröffentlichen. So, wie viel muss ich denn für so einen Nick denn zahlen? Ernsthaft? Könnt ihr das kurz erklären? Weil ich habe nur den Artikel gesehen, dass Gorka da irgendeine Drohung gemacht hat. Aber ich weiß ja, aber ich habe nicht gelesen. Aber das macht der Denton doch jetzt seit Wochen. Ja? Also, der droht ja immer allen möglichen. Der hat ja auch dem Thiel so einen bitterbösen offenen Brief geschrieben. Ja, den meine so, ich. Wo er ihn so, ja, ja, also da will er ihn so wirklich so moralisch irgendwie so ein bisschen, das ist so lächerlich. Ja, sorry, den Typen, den Sie als gegen seinen Willen als Schulgeheuer geoutet haben. Auch wenn du was gegen Gorka hast, was ist denn mit Jezebel und Gizmodo und Kotaku? Sind das denn keine legitimen Newsquellen? So, Nee. Eben nicht. Das Ding ist halt, so Tabloid-Bildzeitung-Style, so Formate wird es auch immer geben. Aber das Ding ist halt, Bildzeitung ist wie Heroin und Gorka ist halt Krokodil. Also, keine Ahnung. Du musst jetzt noch erklären, was Krokodil auslöst an Reaktion. Krokodil ist so ähnlich wie Heroin, nur dass da noch ätzende Stoffe mit drin sind, die Benzin, deinen Körper. Ja, genau, von Benzin. Und das verätzt dir halt die Haut und du siehst nach einer Weile aus wie ein Krokodil. Und dir, also das Fleisch schält sich von deinem Arm ab und du lebst zwar noch, aber und du siehst dann bis zum Knochen runter und so eine Kacke. Das ist Krokodil. Es sieht aus wie üble Brandwunden teilweise, obwohl sie es nicht wirklich sind. Also eine ganz natürliche Reaktion, die man so als Videospielfan hat, wenn man mal Gorka-Artikel liest. Ja. Okay. Ach man. Nee, aber ich finde ja die ganzes, oh, das ist ja furchtbar, dass der Thiel da eingegriffen hat. Mann, ist das unmoralisch. Ich finde das überhaupt nicht unmoralisch. Ich finde das gut, weil es ist das amerikanische Gerichtssystem mit diesen außergerichtlichen Einigungen. Das ist so widerlich. Das führt halt die ganze Zeit dazu, dass der Kläger an der Stelle, Hulk Hogan, nicht genug Geld hat, um ihn dann in eine außergerichtliche Einigung zu zwingen, die nicht Gerechtigkeit ist. Sondern die halt nur dafür sorgt, dass er überhaupt so ein bisschen was. Das Ding ist, was die Leute da immer vergessen, die dann so labern, vor wegen, ah, der Thiel, der kommt da ja so einfach so mit als Reicher. Das gibt ja diesen Reichen dann wieder mehr Macht, gegen so eine Leute zu klagen, gegen die Meinungsfreiheit zu klagen. Nein. Das Ding ist, am Ende war das eine Jury, die für schuldig besprochen hat. Nicht Peter Thiel und nicht sein Geld. Außerdem, was für eine verfickte Meinungsfreiheit. Was ist daran meinungsfrei? Der Thiel ist selber von Gorka geoutet worden. Hm. Der David Geithner ist vor einem Jahr geoutet worden. Die haben diese diverse Sextapes veröffentlicht. Was ist daran freie Meinungsäußerung? Von das Ding ist, Leute, wenn ihr gar nichts. Wenn ihr keine Sex. Entschuldigung, hab grad gehört, man soll nicht mehr vollmund reden. Wenn man keine Sextapes und so liegt, da hat man auch nichts zu befürchten. Ja. Was heult ihr jetzt alle rum? Solange ihr nicht so eine Scheiße macht, seid ihr. Weißt du, es hat nichts mit irgendwie, oh, wir haben jetzt so tolle Meinungsfreiheit, was wir machen müssen. Nein! Privatscheiß bleibt privat, Junge. Es gab Leute, die haben geschrieben, Thiel ist der viel schlimmere Mensch als die Leute bei Gorka. Habe ich dann auch zurückgeschrieben, sag mal, wann hat Thiel denn seinen letzten Schwulen geoutet? Wann hat Thiel denn das und Vettel geht am Start an beiden Mercedes vorbei? Ach, wie geil ist das? Also komm mal auf, da von halb zu gaffern, du. Ja, also ich bin hier am Essen dabei, sprich mit vollem Mund und du. Was für eine Affenbande, ey. Nee, aber deswegen finde ich das halt gut, dass der Thiel hat ja nicht nur die Anwälte, also so wie ich das gehört habe, hat er nicht nur die Anwälte bezahlt, sondern hat halt auch alle außergerichtlichen Einigungen, die Gorka dem Hulk Hogan angeboten hat, hat er einfach instant aufgewogen und gesagt, okay, ich gebe dir das Geld instant, was die dir anbieten, wenn du weitermachst. Das ist natürlich ist das für Gorka ein bisschen fies, dass sie sich dann nicht als reiche Corporation den schnellen Corporation-Weg wählen können, wie das halt so läuft. Ne? Kennen wir ja aus Fight Club, ne? Mit okay, sollen wir das Problem beheben? Das Problem beheben wir, wenn das Problem mehr kostet, wenn die Behebung weniger kostet als außergerichtliche Einigung mit den Opfern. Ja. So funktioniert das in Amerika. Und jetzt hat es halt mir nicht funktioniert und jetzt sind sie alle butthurt. Ich finde, das sollten Millionäre öfters machen. Was ist denn der Unterschied zum Beispiel, wenn da einer von den Occupy-Nasen irgendwie festgenommen und verurteilt werden sollte, dann haben die doch garantiert auch ein Crowdfunding gemacht und solche Sachen. Ja. Also wo ist der Unterschied? Und dass der Thiel halt einfach die größeren Mittel hat, ist halt Glück für einen Hogan gewesen. Und dass der auch Beef mit Gorka hatte. Aber ich finde das völlig legitim. Und wer davon, also wie gesagt, Meinungsfreiheit, ey, selten so gelacht. Also. Nee, das ist, aber das bei Joni und bei Gregory Allen Elliott kamen sie auch auf die Schiene mit, oh, Sexisten finanzieren diese Menschen, damit die ganz furchtbare Dinge tun können. Also das ist immer butthurt und immer am Rumheulen, wenn sie auf der verlierenden Seite sind. Dann ist, immer wenn sie verlieren, ist plötzlich alles unfair. Also das ist das Dark Side Phil of Jurisdiction. Wow, this game is so broken. Oh, this is so unfair. I push the button. I push the button, damn it. Man, this design is so lazy. Thank you, Jiva, you asshole. Die Behinderte lacht von dem, ey. Gab's auch neulich das Wix-Video von dem, ne? Ja. Gibt's ja, eigentlich runtergeholt hat. Der war das? Ja. Oh, wo er so richtig so einen dicken Hals kriegt, so. Ja, also du siehst zwar nicht den Hügel, wow, dein oberer Körper. The camera was on. I didn't even push the button. Aber du siehst halt, es bewegt sich halt die ganze Zeit was in deinem Körper und du siehst halt in seinem Gesicht so, dass er gerade so voll am Natten ist. Vor allem, aber ich muss ihm Respekt, nur mit Fantasie, ja. Also ohne irgendwie sich einen Film anzugucken oder so, ja, sondern alle Bilder aus dem Kopf abgerufen. Und so schnell dann auch. Ja, 2 Minuten. Ja, wo wir richtig Druck gehabt haben, Alter. Eben. Also in dem Punkt muss ich ihm zugute halten. Respekt. Und sowieso das Lustige, dass man sich innerhalb eines Livestreams kurz Pause macht, um wirklich kurz einzugehen. Was soll das? War das, gibt's jetzt eigentlich schon... Das ja, ist, sorry Leute, ich mute mich mal kurz, ich wichse mir kurz ein. Ja, okay, hau rein, Dicker, lass schlackern. Oh nein, ich habe den Stream zerstört. Du würdest jedes Mal so abschreien, wenn du kommst. Irgendwann hast du keine Nachbarn mehr, ey. Oder vielleicht klopft mal einer. Nee, aber so ist es echt, finde ich. Das ist genau das gleiche Gehabe wie so ein Abstand Film, wenn der verliert. Das ist immer, oh, alles unfair, das ganze System ist gegen mich. Ja, okay. Ich hätte jetzt noch gesagt, sag mal was off-topic und dann machen wir weiter, aber... Ja, aber das ist auch, jetzt löst sich halt die ganze... Ja, sowieso über 2 Stunden. Und dann kommt Gorka und dann lachen wir alle, ist doch okay. Ja, ich habe halt... Sehr schön finde ich, wie viele Leute sich bemühen, Gamergate nochmal mitzuteilen, dass sie da nicht dran beteiligt waren. Ja? Und natürlich, wir waren nicht an dem Lawsuit beteiligt und nicht, aber ich erinnere mich da an, wie war das, 7-stellige Beträge, die Gorka wegen uns nicht hat. Und die fehlen jetzt auch in der Portokasse. Und dann, auch wenn wir nur einen kleinen Teil dazu getan haben, beglückwünschen wir die Beteiligten trotzdem und freuen uns mit ihnen. Ne? Und da ist mir scheißegal, ob da irgendein Affe kommt, Gamergate. Für mich ist das auch der Sieg eines Verbündeten ist für mich ein Sieg. Dieses Trennen ist völliger Blödsinn. Ja, Gamergate hat da schon auch einen Mit-Push gemacht, auf jeden Fall. Also da kannst du sagen, was du willst. Also auch wenn sie nicht im Lawsuit selber drin waren, also nirgendwo. Nö, das Gamergate hat Gorka einfach finanziell massiv geschwächt. Aber na gut. Hey, ich schreibe gerade, schau euch wohl ab jetzt nicht mehr über den Fernseher. Hört mich so richtig voller Zeit. Entschuldigung. Wie geil. Ja, aber die Frage ist halt wirklich, also es geht das Gerücht, dass der Verlag Ziff Davis, dem auch IGN gehört, schon Angebote vorgelegt hat für unter anderem Kotaku. Ist halt die Frage, macht er sich selber Konkurrenz oder wird Kotaku dann noch hipsteriger? Aber ich meine, wenn die Papiere durchgucken und sehen, welche Käuferschicht die ansprechen, nämlich gar keine im Endeffekt, also denen die immer noch nicht gemerkt haben, dass Kotaku eine Scheißseite ist. Denn der kauft das wahrscheinlich und stellt es dann ein. Das wäre geil. Das haben sie schon mit einer Seite gemacht. Ich weiß nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr, aber es gab noch eine zweite Spieleseite bei denen neben IGN und die ist eingestellt worden. Oh Gott, Totilo auf Arbeitssuche, wenn ich das noch erleben darf. Die Frage ist jetzt dann, wenn die ganzen ja Leute da rum... waren so viele Leute jetzt in den Hashtags gorken und so sad, dass Kotaku davon jetzt auch getroffen wird. Alter, Kotaku haben auch genug Scheiße gemacht, dass das... Ja, der Kogel. Ne? Was für eine interessantere Seite. Und dann posten so Leute Bilder mit This watermelon looks like an ass. Und interessant ist so ein nichtssagendes Argument, weil ich kann ja den zweiten, ich kann ja auch die Nazis interessant finden, aber ich muss ja nicht gutheißen. So, weißt du, das ist so ein nichtssagendes Argument, so was soll das? Kann man bitte einer Gorka aufrufen und seinen Bildschirm teilen und wir sagen ihm, was er da in der Suche eingeben soll? Nee, müssen dir keine Klicks geben. Der Drops ist ja eh schon gelutscht. Der Drops ist gelutscht. Kannst du ja mal mit Schwanz lutschen. Das Geld, was sie jetzt machen, gehört... Genau, such mal einer auf Gorka Penis. Okay, Gorka.com, machen wir es einfach mal. Okay, wenn du das machst, dann mach ich es nicht. Ne? Spar mal einen Klick. Mach doch bei Google Site /Gorka.com und dann... Ja, so kein Jubel. So ein Texter bin ich hier nicht. So, hier oben gibt es gleich Search Gorka. Penis, sagst du. Ja. Da ich der Homo-Boy bin, dann kommt das ja auch ganz gut. Penis. Soll ich gleich den ersten Artikel nehmen? Warte, du kannst... Oh, wow! Okay, nimm den zweiten! Inside Mongolia's Only Gay Bar? Nein, das ist Post. Der erste klingt doch gut. Texas Man and Small Dick insists he actually has a huge dick, everyone. Der ist halt du hast ganz andere Ergebnisse als ich. Also bei mir ist das erste supposedly miserable man frolics with his supposed 19-inch penis. Und dann so ein Video darunter von TMZ mit so einem Typen, der mit seiner 19-inch Latte rumspielt. Dann direkt darunter retired cop, escaped murderer is armed with huge penis. Leute, Moment mal. Ja, was? In L.A. haben Polizisten einen Mann festgenommen. In seinem Auto fanden sie Waffen, Munition, Sprengstoff. Er war auf dem Weg zum großen Queer-Festival L.A. Pride. Was? Ja, gerade frisch auf Spiegel. Okay, das war bestimmt kein Moslem. Wir dürfen jetzt keine Annahmen darüber machen. Kannst du mal linken, Alter? 1000 Schekel auf islamistischer Moslem. Nein, du bist ein Rassist. Das war bestimmt kein Moslem. Das war bestimmt ein Right-Wing-Extremist. Heterosexueller Trump-Supporter. Nein, das war ein radikaler Umweltschützer. Der wollte CO2-Abdruck verringern. Es war Sam Hyde. Ich bin hundertprozentig sicher, es war der weiße Nationalist. Aber der kann doch nicht an zwei Orten gleichzeitig gewesen sein. Gab es jetzt irgendwo so einen Aufruf, dass irgendwie die jetzt alle Pride-Festivals so überall... Polizei, bitte, Alter, komm, ey, die Pride-Festivals bei uns stehen auch an, Alter, guck, dass da nichts... Ja, aber das würde doch perfekt passen zu der Ideologie. Tut mir leid, dass ich inzwischen so zynisch bin. Ist es auch. Was anderes machen sie doch zu Hause auch nicht. Ja. Ey, ich habe ja gerade was, wir gehen aber sofort zu dem LA-Ding zurück. Clinton puts together Millennial Engagement Program to help with memes. Was? Viel mehr ist das auch nicht bisher. Ernsthaft nicht? Dem Polizisten sagte der Mann laut LA Times, er sei für das Pride Festival in der Stadt und warte auf einen Freund. Im Auto fanden die Beamten zahlreiche Waffen, Munition und Sprengstoff. Das Festival startete wie geplant. Keine Anzeichen für erhöhte Gefahrenlage, hieß es von der Polizei. Die Sicherheitsvorkehrungen sind verstärkt worden. Ah ja, LA Times habe ich ja auch. Hm. Okay. In Tarnkleidung, ey. Oh, super. Na, super. Also, ja, warte mal, keine erhöhte Gefahr, aber die Sicherheitsvorkehrungen... Ja, aber die Sicherheitsvorkehrungen... Es hat zu keiner Zeit irgendeine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, weißt du? Oh, holt doch nochmal auf für mich! Ey, es ist zum Kotzen. Ich hätte einfach mit Waffen und Sprengstoff rum. Der Typ in Florida hat kurz vor dem Anschlag dem islamischen Staat hier Alliance geschworen. Hier von von AFP Agency. Ach komm, wenn der jetzt der AfD Allegiance geschworen hätte, da hättest du nichts gesagt, ne? Das ist jetzt nur, weil das der islamische Staat ist. Du bist so ein Pober. Was kann denn der islamische Staat dafür, dass Leute in ihrem Namen Bomben legen? Das ist eine friedliche Organisation. Friedlich. Auf jeden Fall. Ich meine, Bruder, kommt nur mal, und versuch mal nicht allen Leuten dazwischen zu reden. Das ist schwierig. Bei uns ist noch vergleichbar mit so anderen englischsprachigen Streams alles noch sehr koordiniert. Möchte mir da nochmal so ein Penis-Ding schicken, dann schreibe ich das gerade mal in mein Siegel. Warte. Guck doch, schnell. Das ist mein Favorit. Bitte schön, da. So ein Link, vielleicht den Link, den ich dir geschickt habe. Der Siegel lässt sich von dir was schicken. Der hat mich ja auch nicht mal geblockt. Das ist eher einfach nur Spaß. Nimmst du den ich dir geschickt habe, bitte? Bitte. Ich bitte da wirklich. Ja, von mir wird nichts kommen, also nimm den. Okay. In Beirut, Verdun, im Libanon ist auch eine Bombe hochgegangen. Ach ja, ich gehe am besten gar nicht mehr vor die Tür. Mach ich ja sowieso nicht mit meinen Angstproblemen. Ja, aber ich meine, stell dir mal vor, du hast doch echt, wenn das immer so weitergeht, stell dir mal vor, das knallt jetzt noch 2-3 Mal während des Sommers irgendwie zu solchen Veranstaltungen, geht doch niemand mehr raus irgendwann. Wie soll denn das werden, wenn du so, bei mir ist es ja schon so weit, dass ich mich hier in Gelsenkirchen, auch wie ich hier meinen Freund aus England da hatte, ne, mein Ex, sag ich mal, ne, Hand in Hand wollte ich nicht, weil ich Angst hatte. Ist halt so. Ja. Das hat hier sehr viele, die religiös das einfach nicht akzeptieren. Und das ist scheiße. Das ist scheiße, wenn du nicht Hand halten kannst in der Öffentlichkeit mit deinem Partner. Das ist einfach nur scheiße. Ja. Das geht mal gar nicht. Also. Und wenn dein Vater hinterher noch sagt, nee, mein Sohn, der ist nicht vom Islam, der war nur sauer, dass sie sich geküsst haben. Wie? Meinst du, das macht's besser, du Arschloch, oder was? Meinst du, das ist ein besserer Grund, Leute zu erschießen? Das ist pervers. Der sollte eigentlich sofort auch mit im Knast dafür. Über 600 Leute stehen vorm Krankenhaus in Orlando, um Blut zu spenden. Oh je. Ich sollte nicht lachen, aber Caps Lock, der Madman hat's wirklich gemacht. Ja, was? Ja, ich habe mir nicht geantwortet, was du mir da geschickt hast, aber ich hab's einfach. Hallo. Ich hab's hier mal eben reingetwittert, deinen Link. Stimme uneingeschränkt. Geh mal nochmal antworten, durch. Gibt's da noch was Lustiges? Scroll mal runter. Ich muss dir noch ein paar schicken. Ich schick mal eben den Link zu seinem Tweet. Ach, kommt da ein Penisbild oder was? Deswegen willst du es nicht zeigen? So, gucke ich mal selbst rein. Irgendwas ich wird er das nicht auf. Ich weiß nicht, was da kommt. Das hat mir hier Old Gamer geschickt. Ich habe es einfach reingeschickt. Gar nichts. Nach Hot Solanum Street kommt schon nichts mehr. Ernsthaft nicht? Nö. Ist ja komisch. Wer hat denn da gesagt, da ist ein Penis-Post und so? Ist doch gar nichts. Also ich sehe den Penis. Old Gamer, hast du gelogen? Ja, den Pip von Capsock Chris sehe ich, aber... Ja, ich sehe ihn bei mir auch. Ja, den sehe ich ja, aber Old Gamer meint doch neulich, das ist auch irgendeiner. Jetzt spielen wir, siehst du den Penis? Also ich seh meinen Penis. Ah ja, ich auch. Ja, das ist alles nur ein Ruse von mir. Eigentlich würde ich euch alle gerade nur outen für die Homos, die ihr seid. Alle Penis seht hier. Aber der Ausgewogenheit halber sollte nochmal irgendjemand Muschi sagen, finde ich. Nein. Das nehme ich nicht in den Mund. Wir brauchen eine Frauenquote in diesem Stream. Ernst? Okay, ihr habt eine noch härtere Minderheit, ihr habt einen Schwulen. Frauen sind keine Minderheit. Das sagen die doch aber immer. Oder implizieren die zumindest. Ja, die sind marginalisiert, das ist, wenn man keine Butter isst. Ich habe keine Ahnung. Zwischen Eritrea und Äthiopien, die tun sich mit Panzern und mit Artillerie beschießen. Kannst ja wieder hier das durchgängig. Oh, wer kämpft da gegen wen? Christen gegen Islam. Oh, ja, super. Das ist ja wunderbar alles. Und in Frankreich ist Alkohol verboten, weil sich zu viele Hooligans. Vor allem bei den Sachen, mit denen das immer Trump beschuldigt werde. Ich finde das krass, dass, die greifen Schwule an. Weil Trump was gegen den Islam hat. Also, sie greifen nicht Trump an. Oder Trump-Supporter. Oder sowas. Ne? Also, es gibt keine islamischen Bombenanschläge auf Trump-Supporter. Da bist du wieder an dem Punkt. Da brennen Renaults und Ladas. Das sind dumme, feige Schweine. Man kann das nicht anders sagen. Oh Mann. Kannst du ja mal von Capture Chris' Dauer senden wieder ausmachen, damit die Leute dann wieder uns haben, alle? Niemals. Jetzt du nicht so, als wärst du hier der vernünftige Organisierer mit deinem schreienden Neger immer, ja? Der Chris soll sich hier. Sag halt, ich bin der fünfte Original. Ah, du, ich. Oggi, ja? Deine Fresse, du hast auch gelacht. Ja, okay. Was mir sehr ans Herz gewachsen ist, ist auch dieses Video gewesen, dieses What if Feminist Frequency was 100% honest to you. Mit dieser Puppe. Das habe ich jetzt noch 2-3 Mal die Woche gesehen. Das ist bisher, glaube ich, echt meine liebste Anita Impersonation von allen. Ach das. It's called Feminist Frequency, not cishet white male frequency. Ah. Es ist schade, dass das so inzwischen ist, die Schlagzahl halt so weit runtergegangen zwischen so richtig guten Videos. Ja. Früher war das ja echt, da gab es jeden Tag 3 oder so zu irgendwelchen Themen. Aber ist leider ein bisschen eingeschlafen. Damals, als die Memes noch frisch waren. Am Ende. Hast du das gesehen, was ich hier irgendwie habe, ich auch in unsere Gruppe nur gepostet? Das konfiszierte Schild bei der Trump-Kundgebung? We're here for the memes. Ja, haben sie den Leuten das Schild abgenommen. We're here for the memes. Und die hätten, wären keine Trump-Unterstützer gewesen, sondern wären nur zum Spaß da gewesen, hätten sie gesagt. Ich versuche mal gerade, dass... Das erinnert mich an dieses eine Schild, das es damals bei Demos gab. I'm just here for the violence. In Libyen gab es 3 Selbstmordattentäter, die sich gegenüber der Regierung an Regierungsgebäuden in die Luft gesprengt haben. Jetzt auch gerade, oder was? Vor 8 Stunden. Vielleicht bleiben wir echt einfach morgen alle zu Hause. Ich kann ja leider nicht richtig abzugehen. Ach, du Kacke. Ich bin sowieso die ganze Nacht wach. E3-Pressekonferenzen. Ja, oh Mann. Ja. Und natürlich das Ding in Shanghai, wo Freundin von mir steht, 20 Meter von der Bombe entfernt, die im Flughafen in Shanghai hochgegangen ist. Also auch super. Was ist da die offizielle Lesart, wer das war in Shanghai? Wieder mal Uiguren, oder? Ah, bisher hat man noch nichts offiziell zum Motiv gesagt. Mhm. Aber da, also ja, offiziell weiß man noch nicht. Ja. Abel, du achtest ja auch da auf Nachrichten und keine Ahnung, also irgendwie, klar, seitdem hier in Deutschland die 2 Millionen Flüchtlinge angekommen sind, sind ja auch die Zeitungsberichte dementsprechend, also fallen die mal aus in Richtung halt, jetzt habe ich auch mal ein Problem, das Kind beim Namen zu nennen, aber halt eben straffällig werdende Migranten, ja, und du guckst dir halt eben weltweit die Nachrichten an, hast du irgendwie das Gefühl oder den Eindruck zumindest, dass halt eben diese Attentate, diese vom Islam inspirierten Attentate, dass das mehr geworden ist? Weil ich habe das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind objektiv mehr geworden. Also, da gab es eine Studie über New York, dass mit Islam immer nur Negativbericht erstattet wird und dass selbst über Kokain und Krebs mehr positiver Bericht erstattet wird. Aber wenn du wirklich den Tagesmeldungen folgst, wirklich von allen Kontinenten, das wird mehr und mehr und mehr. Und gerade in der arabischen Welt, dass so fast täglich irgendwo irgendwas, was politisch motiviert ist, und es wird zurzeit wirklich mehr. Und das Problem ist, was sozusagen ein Worst-Case-Szenario ist, das ist ein pan-islamisches, pan-arabisches, eine islamische Bewegung im Entstehen ist, die sich über die komplette islamische Welt ausbreiten möchte. Und du hast halt in allen Staaten, in Indien, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, also du hast überall hast du die Dinger aufpoppen, und manche Sachen kommen bei uns noch nicht mehr durch. Ich meine, in Kasachstan, in Aktobe, die sind durch die Straßen gerannt, nachdem sie einen Waffenladen ausgeraubt haben, und haben Leute erschossen. Und da ist das Militär sogar angerückt und haben dann einfach alle Leute erschossen, die einfach mit Waffen überhaupt da standen. Und Kasachstan selber hat 1000 Leute, die dem IS beigetreten sind. Und so gefühlt ist zwar der IS, wird schwächer auf dem Boden, aber du siehst halt in all den Ländern Terroranschläge, die mehr werden und mehr werden, wenn die Friedenssituation, Einsatz in Mali und Niger, Algerien, und kaum waren die Truppen dort, gab es auch schon Anschläge. Und das Problem ist, dass sich Terror, sobald du ein Gebiet hast, in dem kein Staat mehr aktiv ist und für Sicherheit sorgt, dass das den Terror in allen anderen Ländern auch stärkt. Und du siehst sozusagen den Nachhall von ISIS zurzeit in der kompletten Nordafrika, in Zentralasien, und eigentlich wird es in den Medien noch viel kleiner dargestellt, wie es tatsächlich ist. Das muss natürlich nicht komplett schlimmer werden und komplett ausrasten, aber zurzeit ist es schon wirklich richtig viel. Also wirklich viel. Also ist das, was wir momentan erleben, eine globale Radikalisierung? Ja, wortwörtlich. So kannst du es sehen. Ich weiß nicht mehr genau, von wem ich es habe, aber da fällt mir ein Zitat ein, und zwar sagt mal über den Islam halt eben, dass halt moderate Moslems werden zu radikalen Moslems, wenn sie in der Überzahl sind. Ja. Und wenn ich mir auch so eine Meldung über Kasachstan angucke, glaube ich auch, dass es einfach zustimmt. Ne? Weil Kasachstan, okay, gut, die hatten schon immer am Anfang war es noch eine muslimische Minderheit, glaube ich, und dann sind die nach und nach da eingewandert und haben natürlich mit der Bevölkerung schon so eine Art Bürgerkrieg gehabt. Ja? Also ich kann mich noch an Videos von Nationalisten erinnern, die sich dann da mit den abgeschnittenen Köpfen von Muslimen gezeigt haben und solche Sachen. Ja, mhm. Das war damals auf so Splatter-Seiten, kann man sagen, sowas wie Live League, ja. Mhm. Und heutzutage ist es schon genau andersrum. Ne? Jetzt machen die Splatter-Videos ISIS und so. Eine Bekannte von mir, die kommt aus Turkmenistan, die hat dort studiert und ist dann nach Deutschland gekommen. Und nachdem sie für eine große Tabakfirma gearbeitet hat, und als sie jünger war, konnte sie in Turkmenistan rumlaufen ohne ein Kopftuch oder irgendwas als religiöses Kennzeichen. Und sie sagt, wenn sie in ihre Heimat zurückkehrt, hat sie Angst, wenn sie kein Kopftuch aufhat. Also das ist schon sehr, sehr beunruhigend. Also, wobei, was man auch sagen muss, das ist zwar eine sehr kleine Theorie, aber es gibt einen Zusammenhang mit Straftaten, mit Mörderrate, mit Gewaltrate, wenn die Temperatur steigt, und auch wenn sie nur leicht steigt. Und das hört sich natürlich sehr merkwürdig an, aber einfach nur durch leichte Klimaerwärmung werden so Gebiete, in denen es generell schon warm ist, auch einfach gewalttätiger. Das ist ja jetzt eine komische Sache, die du erzählst, weil viele, die jetzt halt in Orlando diesen Anschlag, die Morde relativieren, sagen, ja, das war ja im Ramadan, und im Ramadan dürfen die nichts essen. Da sinkt dann der Blutzuckerspiegel und die werden aggressiver. Das ist natürlich auch mit immer eine Erklärung, wie das dann zu so einer Tat kommt. Natürlich ist da politische Motivation auch stark, aber all diese Kleinigkeiten und Feinheiten, höhere Temperatur, Ramadan ist auch sozusagen für die Islamisten immer eine Zeit, in der Anschläge gerne gesehen werden. Und also es spielt halt alles mit rein. Also, aber was? Wie? Als Zeichen des wahren Glaubens oder was? Ja, oder wie soll ich mir das vorstellen? Nee, ja, stell dir so vor, es gibt kein Brot, also braucht man Spiele. Ja. Ha. Für Richard Dawkins, wie die immer so sagen. Boah, mir tweetet gerade einer so viel Anti-Gun. Scheiße auf meinen Twitter-Feed, ich krieg bei diesen Argumenten fast einen Vogel, Alter. Ich meine, das mit der Unterzuckerung, das würde ich durchgehen lassen, wenn das irgendwie ein Familiendrama ist oder so, aber 50 Leute erschießen, 53 Verwundete, das ist Lobpreisung während Ramadan für den wahren islamischen Glauben. Also, ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der Hauptgrund ist. Das ist für mich so ein Level über globaler Erwärmung. Also spielt wahrscheinlich schon irgendwie mit rein, aber... Also globale Erwärmung ist nur ein kleiner Nebenaspekt. Das Furchtbarste, was wir natürlich haben, ist einfach dadurch, dass ISIS ein Gebiet kontrolliert hat, breitet sich Terror in allen anderen Ländern auch aus. Also das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario, wenn irgendwo die staatliche Ordnung nicht mehr aufrechterhalten wird. Und das spreadet sich dann überall hin. Also, in den Umständen in Deutschland. Zum Orlando-Shooting, Justin McElroy von Polygon tweeted, "The question I'm referring to is this. How many mass shootings until the game industry stops making shooting people seem fun?" Was ein Idiot. Ach Gott, sei Clown, ey. Ehrlich? Anscheinend. Ich so. Typischer Gorka-Schreiberling, oder? Ey, das kannst du mir noch nicht erzählen, dass er das ernst meint. Ja, so ein Schwachsinn wieder. Was haben sie doch bei Bataclan, hat doch der Anwalt, meint ja auch, so ein Idiot, der war mal drogenabhängig, der hat Videospiele gespielt, das ist alles ja. Wie im Videospiel, nichts mit, nichts mit irgendwas zu tun. Was für welche Videospiele welche Videospiele haben die ja nicht während den Kreuzzügen gespielt? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ja. Chivalry. For Agatha! Chivalry ist das Geilste, wenn du Voice-Kämpfe machst, Alter. Da kommt so ein Host einfach in die Fresse. Ja, und dann explodiert sein Kopf. Ja. Die Leute sollten mehr Chivalry spielen, dann werden die Attentate wesentlich interessanter, glaube ich. Ja, mit dem Schwert und so, weißt du? Auf dem Sofa. Das sind halt feige Menschen, Alter. Die können sich nicht auf einen Faustkampf einlassen. Aber das hast du doch bei Ocho genauso. So, diese Leute kommen auf einen 1:1 Faustkampf? Nee, die kommen mit ihrer ganzen Großfamilie, wie ja erst auch gerade in Gelsenkirchen passiert ist, wo libanesische Großfamilien Jagd auf Flüchtlinge machen. Ja. Was ich schon wieder hardcore finde. Die ganze Familie mit Frauen, Kindern. Nee, sind halt nur Männer, aber halt sind ja, also, Menschen. Sind die, aber ich glaube, die Frauen sind dabei. Die haben dann so Tupperware dabei im Rucksack und zwischendurch gibt es Schnittchen. Ja. Ja, aber was soll man denn auch davon halten, wenn dann verschiedene Migrantengruppen sich gegenseitig in den Straßen jagen? Dann steht man so daneben und denkt sich so, ja, keine dann, Ahnung. Also ein Problem wird dadurch auf jeden Fall gelöst. Ja, nein. Eine Woche auf dem Heimweg, Samstagabends, oder nee, wann war das? Nee, montagsabends, nachts. Ich habe hier ein Wohnheim für unbegleitete Asylsuchende unter 18. Ja, und davor haben sich irgendwie 5 Leute derbst auf die Fresse gehauen und dann kamen noch welche aus den Fenstern gesprungen und haben sich mit Gürteln traktiert gegenseitig und ich bin so meines Wegs gegangen und hab dann mal die Polizei gerufen. Hm. Aber angenehm finde ich das nicht, wenn irgendwie 10 brüllende Afrikaner auf der Straße stehen und sich gegenseitig verprügeln in meiner Nachbarschaft. Das hätte ich gern anders. Musst du daneben stehen, aufnehmen und Worldstar! Ja, komm, das wird so ernst. Ich muss mal einen dummen Witz wieder machen. Ja, aber ich find's ganz einfach. Ich find's krass. Also, keine Ahnung. Irgendwie jetzt auch mit der EM. Ich mache mir richtig Sorgen. Wisst ihr das eigentlich? Ja, ja, das Ding bei der EM ist, ne? Die bereiten sich davor wegen möglichen Terrorangriffen und so. Und jetzt kriegen sie ja nicht mal die Hooligan-Situation im Griff. Ja, und vielleicht ist das mit der EM auch halt gar nicht so richtig, weil offensichtlich kann man sich, wenn die nicht dumm sind, ISIS, dann suchen sie sich halt so Sachen aus, wie diese Pride Parades und kleinere Sachen, während die Polizei alle um Stadien rumsteht. Ja, ja, war doch in Paris auch so, da sind sie auch auf dieses Konzert gegangen. Genau. Was natürlich nicht geschützt war. Ja, die wollten auch ins, sag ich mal, ins Dingsstadion, aber haben es nicht geschafft. Ja klar, ne, versuchen kann man immer, aber... Sag mal, Rubab, wann ist eigentlich, oder, ja gut, das ist jetzt natürlich klischeehaft, dass ich dich frage, aber weißt du eventuell, wann der Christopher Street Day ist? Nee, das haben wir bei, glaube ich, vor 2 Streams oder so erklärt, warum ich mich das überhaupt nicht mehr interessiert. Ach so, ah, okay. Weil es ja zu so einem Politikwirrwarr Gender-Ideologie-Scheiß geworden ist und da habe ich nichts mehr drauf. Das ja, ich bin so ein bisschen außen vor in letzter Zeit. Aber dennoch finde ich, dass es da mehr, vor allem jetzt, ne, mehr Polizeipräsenzen auch so geben muss. Das ist... Das ist krass, ey. Es ist traurig, es ist nicht krass, es ist traurig einfach. Das wäre auf jeden Fall so richtig heftig, wenn wir dieses Ding in Hannover unter dem Motto Welcome, wo es nur um Refugee und Kram ging, wenn sie so ein Ding überfallen würden, das wäre ja mal übelst hässlich. Dann bin ich vor allen Dingen mal gespannt, wie sie das dann sich hinterher schön lügen. Allerdings, also... Ich meine, so generell, eigentlich ist es schon am Ausrasten. Ich meine, wenn du eine Woche zurückdenkst, so hattest du in Jemen, im Niger eine Attacke, dann hattest du eine zweite Attacke in Jemen, dann in Bangladesch, in Somalia, in Tschad eine Attacke, also ich, keine Ahnung, weißt du, das ist halt... In Niederlande hast du eine Schläferzelle vom IS in Niemagen, in einem Refugee Camp aufgedeckt. Habe ich früher ein bisschen davon entfernt gewohnt, in Emmerich. Also, keine Ahnung. Und in Medien kam es aber auch nicht wirklich so, dass halt da IS-Schläferzelle drin ist. Dann hatten wir die Woche auch noch den Typen aus der Ukraine, der mit Sprengstoff und Waffen nach Frankreich gefahren ist, der vom aus der Donetsk-Region, aus Ukraine, Waffen bekommen hat, weil irgendwie Russland zu viel ihre Rebellen unterstützt haben, die Geld haben wollen, es weiterverkauft haben, ukrainische Nationalist, fährt dann nach Frankreich, um was auch immer zu machen. Also es wird zurzeit immer lustiger. Also, ja. Der Shooter war Demokrat übrigens, eingetragener. Ne? Wie? Hm. Der hat die Demokraten gewählt? Der ist Parteimitglied. Ha! Huh. Echt Parteimitglied oder halt wow. Als Trainer eingetragen? Hat Nero gerade. Warte mal hier, Omamis Sadiq Martin. Oder Moment, war er das? War der ja, das mit dem? War das, glaube ich. Party, Democratic Party, Registration Day, July 19th, 2006. Ja, der ist als Wähler registriert. Du kannst dich doch da in Amerika. Ja, aber du kannst sagen, ich wähle eh immer das, also zählt. Ja, Leute, ich muss mal kurz einschneiden, weil ich muss aufgehen und so. Okay. Alles und wünsche ich euch noch viel Spaß bei der letzten halben Stunde oder wie lange ihr noch macht. Und wer später das gucken möchte, viel Spaß beim Fußball und. Haut sie mal alle rein, ne? Und stay safe und so. Mach's gut. Ihr habt dich. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, das ist ja ein Ding so, ne? Da frage ich mich, ob Hillary Clinton da mal irgendwie was zu sagen wird oder ob sie das so ins Memory Hole wirft, ja? Nö, zu sowas muss nur Donald Trump was sagen, wenn einer von seinen Wählern was macht. Hm. Ja, people from New Orleans, I know them all. Nice people, very busy people. But that one guy, wow, he was crazy. Shot all the gay people dead. Naja, okay. Ich arbeite noch dran. Aber haben Sie auf the poorly educated. Bei Hillary irgendwie auch noch, das weiß doch Abel auch wahrscheinlich. Bei Hillary haben Sie doch jetzt auch noch irgendwie neue Vorwürfe wegen Datenlecks erhoben. Irgendwie. Ja, also jetzt auch noch das Handy irgendwie. Genau, da sind Drohnenangriff übers Handy. Ja, limitiert. Also erstmal ein Ding, was ich mitbekommen habe, war, dass halt eben die E-Mails, die hätten ja jetzt eigentlich, also die Inhalte der E-Mails hätten ja schon längst publiziert werden sollen, aber Hillary Clinton hat veranlasst, dass das erst nach der Wahl passieren wird. Ja. Ich denke mal auch aus verdammt gutem Grund. Ja. Und die andere Geschichte war, glaube ich, was du da gerade gesagt hast mit der Drohne, das kannte ich jetzt gar nicht. WikiLeaks hat doch wieder ein Patch legitimiert, so. Hat gesagt, yo, ausführen. Per Handy, per Privathandy. Ach so. So. Also ich meine, ich hab mir die ganze Benghazi-Geschichte nochmal angeguckt und so, weil das war ja, ist ja auch eine große Kontroverse und so. Und da hat sie ja auch quasi einfach nur gesagt, ja. Ja, nichts hat sie gesagt. Ja, ist einfach nicht ans Handy dran gegangen. Das Ding ist halt, dass höchstwahrscheinlich Obama ihr die Schuld vergeben muss, die das FBI jetzt feststellt, und dass sie rein theoretisch, wenn sie niemanden im Weißen Haus hätte, die Wahl nicht antreten könnte, weil sie vorbestraft ist. Also sie muss begnadigt werden. Also die FBI-Ermittlungen, die am Laufen sind... Ja, aber wenn sie das machen, gewinnt Trump Haushoch. Ja. Also, und sie braucht aber eine Begnadigung. Ich meine, das ist halt so, dass es niemand richtig in den Mund nimmt, aber was sie halt gemacht hat, da gibt es halt einen Haufen Gesetze, gegen das das verstößt, und da gibt es auch einen Haufen Strafen dafür, und eine davon ist, dass man nicht mehr in ein öffentliches Amt rein darf. Und sie hat sich da hundertprozentig strafbar gemacht. Vielleicht braucht es Begnadigung. Guck mal, ich meine, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Demokraten sich denken, nee, ey, dann kippen wir lieber die darüber noch raus und nehmen doch den Sanders. Weil ich glaube, gegen Trump wird es schwierig für Frau Clinton. Oh Gott, die Amis sind so leid, dafür ist jetzt aber ein bisschen spät. Also, da war jetzt letztens Kalifornien, hat der Sanders ja gedacht, dass er das noch gewinnt. Da war auch nicht gewonnen. Nee, aber wenn sie jetzt halt wie so Merkel-mäßig an einem Tag sagen sie, sie stehen voll hinter ihr, und am nächsten Tag ist der Bernie-Kandidat, weil über sie irgendwas rausgekommen ist, was nur ja, Parteifreunde wissen können. Das haben die Leute schon seit Monaten gesagt, dass es sein kann, halt, dass die Republikaner dann einfach gegen sie klagen und die ganze Nummer dann... Ja, das, und dass sie einfach abwarten, bis die Clinton als Kandidat feststeht und dann die Klage machen. Mhm. Okay. Aber es ist eigentlich eh, der Sanders soll sich als Unabhängiger aufstellen. Dann haben wir einen Haufen interessanter Unabhängiger, die man wählen kann. Und dann hast du auf jeden Fall Trump. Ja, den haben wir aber auch in Kenten. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, also. Und ja, das Ding ist halt mit Trump, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich meine, Obama dachte auch jeder, dass er tatsächlich Change bringt und irgendwie sowas. Dabei war das halt mehr so right-leaning Democrat. Wie, was? Zweifel am Gott, Emperor Trump? Also die Mauer ist gerade wieder um 10 Inch gewachsen, das weiß ja, ne? Gott, Emperor Trump ist auch... Ich meine, die Macht von dem Präsidenten wird halt auch immer etwas überschätzt, finde ich so. Also der ja. ist mehr PR-Agent, PR-mäßig in Anführungszeichen der Führer der Vereinigten Staaten, als dass er wirklich so viel Macht hat. Klar, kann einen roten Knopf drücken, Nuklearkrieg und so eine Kacke, aber ja. Aber in Sachen Gesetzen und Mauer bauen und alles, da braucht er Kongress. Das ist aber halt auch das beste Argument für Trump, ehrlich gesagt. Ich meine, was soll er denn Schlimmes machen, was Obama nicht gemacht hat? Na, schon. Also, und ganz ehrlich, ich glaube, er wird eher ausgeblockt im Kongress als Clinton mit ihrer ekelhaften globalistischen Kriegstreiberpolitik, die sie dann machen wird. Weil da stehen die Republikaner dann hinter und die Demokraten, weil sie Demokratin ist. Aber wenn Trump da ist und will seine Politik machen, dann stehen zumindest die Demokraten dagegen, wenn was total unvernünftig ist. Vielleicht macht die Amerikaner ja mal was Schlaues und wählen bei den Midterms mal nicht den Gegner. Dann gucken wir. Selbst diese Kochbrüder, das sind ja die so viel auf Kohle da setzen in Amerika und vor allen Dingen viel Kohle im Sinne von Geld in den Wahlkampf reinklatschen. Die haben wir auch schon gesagt, oder zumindest angedeutet, so dass sie nicht ganz abgeneigt wären, die Clinton zu unterstützen gegen Trump. Da regt sich dann keiner auf, wie bei Peter Thiel. Nee. Aber, ja gut, die Leute wollen das nicht so ganz wahrhaben. Also ich hatte da zum Beispiel auch schon mal so eine kleine Unterhaltung mit einem deutschen Journalisten bei Twitter, der auch irgendwie meinte, dies, das, jenes, bla bla bla, Trump. Und ich weiß nicht mehr genau, wo ich ihn da richtig gestellt hatte, aber auf jeden Fall hatte ich halt eben gemeint, so ja, es gibt doch genug Leute, die jetzt irgendwie sagen, sie wollen die Clinton wählen. Aber ich glaube, er hat das irgendwie so hingestellt, als wären die Republikaner ganz geil auf den Trump. Weil das ist ja auch nicht der Fall. Nee, das glaube ich halt. Wenn Bernie sich als Unabhängiger aufstellen lassen würde, dann sehen die Republikaner, hey, die Demokraten werden, also die sonst normalerweise Republikaner wählen würden, sehen, okay, die Republikaner spalten ihre Stimmen. Das heißt, andere Independents haben eine Chance, weil Clinton massiv Stimmen verliert. Und dann gäbe es, ich glaube, heißt der Kasich? Nee, ich bin mir nicht sicher. Es gibt so einen libertären Kandidaten, der halt eigentlich, glaube ich, vielen Republikanern gefallen würde. Und dann hätte der halt eher eine Chance zum Beispiel. Ja, es wird aber wahrscheinlich kein anderer jetzt mehr schaffen, weil du musst halt in Amerika teilweise auch richtig Aufwand treiben, um überhaupt auf den Wahlzettel zu kommen. Und es gibt halt nur eine Partei außer den beiden Großen, die das überhaupt schafft, und das sind halt eben die Libertarians. Die gibt es halt bald zum Wählen. Wenn du nicht bald zum Wählen bist, dann kannst du es natürlich auch gleich vergessen, zumindest was die Präsidentschaft angeht. Ja, und Gary Johnson. Stimmt, Gary Johnson war es, glaube ich. Ich hatte gerade eine Vision. Ich glaube, ich kann mit Trump als Präsident leben. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie die ganzen bunthaarigen Leute irgendwo bei San Francisco nach der Wahl dann sowieso Lemminge von irgendeiner Klippe runterlaufen, schreiend und Mülltonnen werfen. Ich meine, das Furchtbarste, was doch Trump bisher auch gesagt hat, war das, was er über die Mexikaner gesagt hat und dass er eine Mauer bauen möchte. 2006, Council on Foreign Relationships, sagt Hillary Clinton wortwörtlich dasselbe. Sie will keine große Mauer, aber kleinere Mauern in Bereichen, wo man es braucht und man muss irgendwas machen mit Mexiko. Ja, kleinere Mauern. Ich erinnere mich an eine. 2 Meter hier, 1 Meter da. Ja, also. Die ist gescheitert. Hat die Angie mal gesagt. Ja, also an das ist halt, keine Ahnung. Okay, so mit den Muslimen, da kann man dann auch noch Trump sagen, okay, es war auch noch super xenophob. Da habe ich jetzt bei der Clinton nichts gefunden, aber in Sachen Mexiko hat sie halt wortwörtlich dasselbe gesagt. Was McCarthy, Trump gesagt hat, nur halt schöner verpackt. Na gut, was Clinton gesagt hat, war doch zum Irakkrieg. We came, we saw, we died. Ja, der hat ja auch... Also noch okay, vor ein paar Jahren. Ich wollte mich jetzt auch nur schnell verabschieden. Ne? Also viel Spaß euch noch. Ich muss noch lernen und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Ja. Mach's gut. Die hat ja auch gesagt, dass Ehe nur zwischen Mann und Frau geht und lauter solche Sachen. Also die Clinton ist halt auch so eine richtige Merkel, was jetzt dieses ganze, wo ihr seid alle einer anderen Meinung, ja, dann bin ich jetzt auch eurer Meinung angeht. Vielleicht haben die das einfach mal ausnahmsweise von uns kopiert, das Konzept. Wir nehmen einfach eine Tante, die alles abnickt, ne? Und die immer nett zu allen ist und so und immer nett lächelt und so. Ja, ich glaube, ich habe die Engländer erfunden. Clinton ist doch nochmal eine Nummer schriller als die Merkel auf jeden Fall. Na, guck mal, wie schrill die Merkel früher war, die witzigen Frisuren, die sie ganz am Anfang hatte und so. Ja, aber jetzt vom Reden her, die war ja früher, ist ja auch jetzt eigentlich noch ziemlich ruhig. Ja, die Clinton ist schon die Beste. Die hat ja auch Waffen nach Libyen gepumpt. Und die hat ihren Mann auch rausgehauen, wenn der wieder mal irgendeine Praktikantin oder andere Frauen betatscht hat. Ja, schon. Die, das ist wirklich eine gute, weißt du? Die passt in die Politik. Ja. Auch wenn er sie verarscht bis zum Anschlag. Auch so, will ich jemanden als Präsidenten haben, der sein Leben lang gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat und sich jedes Mal hat vorführen lassen und dem Alten auch noch hinterherräumen musste? Ich weiß nicht. Nee, Clinton ist halt die Personifikation des, oh, wir wählen das geringere Übel. Oh. Nein, wählt Cthulhu. Es reden halt auch viele Leute schon davon, dass also zum Beispiel diese Elizabeth Warren, die kennt sich ja halbwegs gut mit Finanzen aus, zumindest meinen das viele. Und die hat ja auch viel von diesen Reformen jetzt auf den Weg gebracht mit Wall Street und so. Und die hat halt gemeint, so, ja, sie hat sich mit Clinton unterhalten und die hat das alles super verstanden und die hat da, also was sie ihr so gesagt hat und so und alles so abgenickt und so. Und ja, jetzt trifft sie sich aber mit allen möglichen Wall Street-Leuten, sammelt von denen Geld ein, will nicht sagen, worum es da geht, also was da verhandelt wird, was sie denen quasi für Zusagen gemacht hat und so. Will sie alles nicht veröffentlichen, findet sie nicht wichtig und redet jetzt halt in der Öffentlichkeit schon ganz anders als im Vertrauen, wenn es um die Sachen, gegen die eigentlich gut wären, sie zu machen, was Regularien und sowas angeht. Ja. Und das ist halt, ne, die, ja, die ist halt sowieso von Big Business und so, es sind Riesenfreunde von ihr. Braucht mir keiner erzählen, dass die da irgendwie, ja, irgendwie ähnlich mit dem Bernie wäre oder so. Und, ja, was soll ich noch erzählen? Die, ach ja, und auch diese ganze Social Justice Nummer, wo die sich jetzt dranhängt, ne, also das ist auch reiner Opportunismus. Wie sieht halt, da sind irgendwie diese Leute und vor allen Dingen, was halt eben bei denen gut ist, Medienvernetzung und so und schön politisch gleichgeschaltet und schön gegen die anderen. Und dann nutzt du die halt aus so für ihre Ziele. Tja. Parasitäre Lebensform. Politische Kaste. Ja, so sieht's aus. Amerika, keine Ahnung, ich kann davon eh nicht so viel halten, was die demokratisch machen. A, haben sie Bush zweimal gewählt. B, haben sie ihr Gerrymandering, wo sie eine höhere Wiederwahlrate haben wie in China oder in der Sowjetunion, was beides als nicht so demokratisch empfunden wird. Da kann man sich nur irgendwo an den Kopf fassen. Also, ja. Ich habe hier noch kurz was eingeblendet mal für euch. Das finde ich ganz schön eigentlich. Das bringt das teilweise so ein bisschen auf den Punkt. Oh ja. Das ist schon böse. Aber na gut, ne? Oh, fuck. Warum ist die Welt so kacke geworden? Wer ist daran schuld, dass aus dieser Aufbruchsstimmung in den 70er, 80er Jahren dieser Schrott geworden ist? Die Juden. Nee, die Neoliberalen. Ja, ich denke, Leute wie Kohl und Thatcher haben den Weg dafür geebnet. Ja. Das Schröder bei uns. Oh, ganz ja, stark. Ja, Schröder hat dann am Ende den brutalen Schnitt durchgeführt. Ja, ich weiß aber nicht, ob die an den SJWs schuld sind. Ich glaube auch nicht, dass die am Islamismus schuld sind. Nee, aber die sind am Zustand unserer Gesellschaft insgesamt schuld. Also ein Stück weit sind sie am Islamismus schon schuld. Also du hast das Quantitative Easing eingeführt in den Vereinigten Staaten in der Mitte der 90er, dass du ziemlich viel Geld drucken tust. Damit hast du die Dotcom-Blase gemacht, damit hast du die Subprime-Crisis gemacht. Und über die Subprime-Crisis hast du einen Anstieg von 200 Millionen Menschen mehr gehabt, die gehungert haben. Woraufhin dann der tunesische Frühling, also der Jasmin-Revolution und arabische Frühling angefangen hat. Und daraufhin ist auch das Machtvakuum entstanden später. Und du hast halt natürlich noch in Irak Krieg geführt, in Afghanistan. Aber also, diese ganzen Sachen wie die Muslimbrüderschaft und so, die gibt's ja schon länger. In Irak haben die Amerikaner einen CIA-Mitarbeiter, der unter Pinochet den Todesschwadronen der Diktatur damals beigebracht hat, wie man Menschen foltert, in den Irak geholt. Und er hat dort fürs irakische neue demokratische Regime Folterknechte ausgebildet. Also das muss man sich halt auch auf der Zunge zergehen lassen, wobei man da noch anmerken muss, dass da dem Hussein selber vorher sehr blutig auch gegenüber Extremisten vorgegangen ist. Da weiß man dann nicht hundertprozentig genau, ob sie es noch viel schlimmer gemacht haben oder nicht so effektiv wie Hussein waren. Also da kann man viel reindeuten, aber ja, die haben dort Folterleute, also Folterknechte ausgebildet. Und dadurch ist dann der Sunni-Shia-Konflikt im Irak implodiert und hat zu ISIS geführt. Also so. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das deswegen war oder ob das nicht sowieso so sein muss, wenn diese Leute mal wieder aufeinander losgehen können, weil kein Despot die irgendwie klein hält. Ja, viele Fragen. Aber das wäre so ein Gedanke, weißt du, so ein Stück weit mitverantwortlich, weißt du. Ja, ein kleines Stück weit. Also sehe ich jetzt nicht so den direkten Zusammenhang. Die Sache ist halt, man kann da endlos über das Für und Wider von, ist das der Westen gewesen, der da den Terrorismus gepusht und die verschiedenen Organisationen unterstützt hat. Aber für die Leute, die, das ist relativ lange her, und die Leute, die heute in diesen Organisationen sind, tun das aus eigenem Antrieb. Genau. Und aus eigener Entscheidung raus. Und das ist halt auch wichtig, sich klar zu machen. Und das wird oft vergessen. Also es gibt ja bei allem eine längere Vorgeschichte, aber das hilft halt den Leuten heute nicht, die, keine Ahnung, in Damaskus hocken und eine Terroristenbombe hochgehen und keine Ahnung. Ich meine, machen wir doch den vollen Godwin, ne? Wie war das denn nach dem Ersten Weltkrieg, als den Deutschen das als den unglaublich unrealistische Auflagen gemacht wurden? Plötzlich gibt es Hungersnöte im Land und so weiter und das Land ist am Arsch. Ja, dann die mussten halt die Nazis wählen und die Juden vernichten. Die hatten gar keine Wahl. Das ist in Wirklichkeit die Schuld von England und Russland und Frankreich und was weiß ich, die da alle mitgemacht haben. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Die konnten nichts dafür, die Deutschen damals. Es war ganz dunkel und niemand hat was gesehen. Appeasement Politics, ja. Yes. Also, so eine Argumentation kannst du halt nicht bringen und die kannst du halt auch im Irak, Syrien, Libyen, kannst du nirgendwo bringen. Also, ich mag den Geißler eigentlich nicht, aber immer wieder gern genommen ist halt der Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht. Ja. Der ist richtig, der stimmt, der Spruch. Habe ich auch lange nicht verstanden, aber das stimmt leider einfach, auch in diesem Fall. Mhm. Ja, deswegen, da endlos kann man mit so einem Kram kommen, aber die persönliche Entscheidung, die diese Extremisten treffen und vor allem, was den ideologischen Kram angeht, wenn man sich die Pew-Studien anguckt mit den Umfragen, wo halt auch im Westen unglaublich hohe, also mehr als 50% in den meisten Ländern für Scharia-Einführung und so weiter sind und dann so 30% finden Selbstmordattentate manchmal okay. Das kann man nicht einfach irgendwie wegrechtfertigen und wegrationalisieren. Das ist einfach so und das ist das Problem. Ja, vor allem auch, ich muss an diesen Tweet von dieser einen grünen Tante zu Brüssel denken, wo sie sagt, ja, ich habe jetzt nicht Angst vor den Islamisten, sondern vor der rechtsextremen Hetze, die folgen wird. So. Ja, die Österreicherin war das. Wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Das Ding ist halt, Rechtsextreme werden auch ohne Brüssel hetzen. die brauchen kein Brüssel, um irgendwen zu hassen. Die hetzen die ganze Zeit. Ja. Das Problem ist nur, dass die Mitte sich irgendwann mal an den Kopf zerbrechen muss, wie sie mit Terror von Muslimen umgeht und mit rechte Leute, NSU, und es kommt von allen Seiten Instabilität und das wird für die Leute in der Mitte immer unangenehmer. Was ja, einfach aber, die Situation hatten wir in Deutschland ja schon vor 31, halt in Weimar. Ja. Das steuert auf eine ähnliche Geschichte zu und diese Radikalisierung in den Straßen war ja ein ganz klares Merkmal davon. Und wir sehen jetzt die Anfänge, wenn Leute überhaupt keine, weil ich kenne das noch aus den 80ern, so Startbahn-West-Demos und so, da sind auch mal Pflastersteine geflogen. Ne? Also ich selber war da noch zu klein, aber ich weiß, da ist es hart zugegangen. Ne? Mhm. Aber ab der Mitte der 80er oder so waren Demos eher sowas, da ist es eher besser geworden. Ne? Bis halt irgendwie diese Gewaltwelle jetzt wieder gekommen ist. Also es gab immer ein paar Idioten, die irgendwas angezündet haben oder was kaputt geworfen haben, aber bei den Demos wurde es eigentlich sicherer und angenehmer für Leute. Sogar, dass ich irgendwann wieder auf Demos gegangen bin. Aber heute würden mich da keine 10 Pferde hinkriegen. Am Ende kriege ich irgendeinen scheiß Stein an den Kopf. Das ist auch eine Form, wie man Demokratie kaputt machen kann. Wenn die Leute wissen, ich laufe Gefahr, irgendwie mit Flaschen beworfen zu werden, wenn ich für meine politische Gesinnung einstehe, oder dann gehen sie nicht mehr. Ja. Verdammte Welt. So nicht. Ja, ich glaube, so langsam, hm? Ja, so langsam. Wollen wir den Tag war zusammen. Würde ich auch sagen. Und ich mache mir mal was zu essen. Ich habe nämlich Hunger. So, ihr lieben Leute da draußen. Macht euch keinen Kopf. Alles wird gut. Wir schaffen das. Wir sind eh alle verloren, also. We'll meet again someday.